Also, lieber Fritz, in unserem dritten Gespräch willst du mir erzählen über deine frühere Kindheit in Belgrad, die Wohnungen, was dein Vater gearbeitet hat, vielleicht deine ersten Schuljahre. Ja, Bitte also schön. das war so. 1928 ist mein Vater also mit der Familie nach Belgrad gezogen, weil er dort eine Stelle bei der Cunard Whitestar Line, einer Schiffsagentur und Schiffseigner, als Stelle bekommen hatte, wo er die auswanderwilligen Menschen aus dem Südosten des Balkans, also sprich Rumänien, Bulgarien, Griechenland, Albanien und selbstverständlich auch Jugoslawien, die nach Amerika wollten, eben in Belgrad gesammelt hat, Pässe besorgt hat, die Bahn besorgt hat, damit sie zum Schiff nach England, Southampton, kommen konnte. Damals war die Queen Mary die erste schon lange im Betrieb und die musste mit Auswanderwilligen gefüllt werden. Das war eigentlich sein Job und deswegen ist er nach Belgrad gezogen. Die erste Wohnung in Belgrad weiß ich nicht, denn ich bin erst 1929 in Belgrad in einer Klinik, wie es in der Stadt ja üblich ist, dass man in einer Klinik geboren wird, was auf dem Lande nicht der Fall war. Es war also das einzige Kind von der Familie, das eben in einer Klinik oder meiner Mutter in der Klinik entbunden hat und sonst immer auf dem Dorf oder im Dorf. Da hast du mir ja mal was erzählt, Ja, als ihr von der Klinik nach Hause kamt. das war dann so, dann nach der, nehme ich an, 10, 12 Tagen sollte also Oho. das Fritzle von der Klinik geholt werden. Und mein Bruder Richard, der immer so umgänglich war, hat also gemeint, 3 Jahre älter war der er war 3 Jahre, drei, und dann ja, war er 3 Jahre dran. alt, der hat dann gemeint, also jetzt holen wir und das darf jetzt niemand sehen und ist immer bei diesem durch die Gänge laufen in einem Krankenhaus, nicht immer vorausgeeilt und geguckt, ob da jemand ist und dann gewunken, dass meine Mutter mit dem Kind kommen kann und so. Also das war ja für den ein Spiel wie Räuber und Gendarm, nicht? Jedenfalls war das das Erste, was ich später dann erfahren habe aus meiner, ja, Geburtszeit, nicht? Ja, natürlich. Dann war die erste Wohnung, die mir dann bekannt war die in der Karadjordjewo Ulica. Das war also eine große Straße, nicht weit vom Bahnhof. Eine relativ, ja, eine nicht relativ, sondern wirklich eine große Wohnung, die wir uns nur leisten konnten, weil wir die zwei großen Zimmer an Studenten vermietet hatten und meine Mutter die auch verköstigt hatte. Das heißt also, das ging nur so lange gut, solange die Studenten da waren. Nach dieser Zeit der Studenten, das war alles noch, wo ich noch nicht in die Schule gegangen bin, waren wir dann umgezogen in die Admiral Gebhardta. Das war dann etwas näher zur Schule. Aber etwa auch genauso weit zum Bahnhof. Denn die Arbeitsstätte meines Vaters war ja am Bahnhof, nicht? Da waren diese Agenturen, die die Leute entgegennahmen und versorgt haben. Muss man sich ja vorstellen, dass Furchtbar, kann ich Hunderte doch. von Leuten Hunde da kommen da mit kamen. Sack und Pack und So. allem Möglichen. Die mussten dann eben zum Schiff gebracht werden. Diese Wohnung war eigentlich, ja, Parterre, hinten eigentlich nur zwei Zimmer, kann ich mich erinnern. Eine große Küche und ein großes Schlafzimmer. Da haben wir Kinder Andreas, mein ältester Bruder Christian, der war damals schon im Internat. Der war schon von, als Lehrer wollte der oder musste der nach Werbers, das war in Batschka, eine deutsche Lehrerbildungsanstalt. Dort ist der dann im Heim untergekommen. Also in einer Internatsschule. In einer Internatsschule. Er war nicht mit euch in der Wohnung. Er war nicht zusammen, hätte auch, also wie zwei Buben haben wir immer in einem Bett geschlafen, Richard und ich. Und die Eltern dann auch in dem gleichen Zimmer. In der Küche war eigentlich der Aufenthaltsraum und war so praktisch die Küche und das Wohnzimmer. Mhm. Was anderes hat man nicht gekannt. Die Toilette war auf dem, ja, war außerhalb. Also allerdings schon mal ein Wasserklosett, nicht mit, also mit Spülung, mhm. nicht wie auf dem Dorf ein Plumpsklo. Aber ein Stehklo. Weißt du nein, das nein, noch? Nein, nein, nein, nein, kein französisches, aha. was man ja sonst in Frankreich viel findet, mhm. sondern ein wirkliches Normales WC mhm. Mit einem oben liegenden kleinen Tank, wo das Wasser dann rauskam. Hat man eine, an einer Kette ziehen müssen, mhm. dann kam das Wasser durch die Leitung in die Toilette. Dann war es eigentlich so, dass das der erste Schultag kann ich mich kaum erinnern. In der Schule war das eigentlich so, dass ich das Glück hatte, in eine deutsche Schule, einer von Deutschen Reich damals, denn seit 1933 war in Deutschland dann die Nationalsozialistische Partei an der Regierung. Und die haben natürlich viel auch im Ausland sozusagen ja, Reklame gemacht, mhm. will ich mal mich so ausdrücken, Reklame. Also sie haben dann eine deutsche Schule gebaut, die von den anderen serbischen Schulen also modern aussah, mit großen Fenstern und Einrichtungen wie ein Schwimmbad und auch ein Physikzimmer so schräg aufsteigend und eben mit einem großen Schulhof. Ja, das war dann schon eine exklusive Sache. Bezahlt hat mein Vater dafür, glaube ich, nichts. Wir hatten da ein, ja, wie sagt man, einen Rabatt oder mhm. beziehungsweise wie ein Stipendium, das also die Volksdeutschen da mhm. Umsonst mhm. In die Schule gehen konnten. Ja. Und da hatten wir dann die normalen Fächer, wie es mal immer in der ersten Klasse hat, schreiben, schön schreiben. Und dann rechnen, die Grundrechnungsarten und letztlich, ja, also Chorgesang und so, ja. Und aller Unterricht war auf Deutsch, und alle, nicht und der ganze, auf ja, der ganze Unterricht, ja, also einschränkend muss ich sagen, einmal in der Woche gab es dann einen serbischen Unterricht. Wobei wir Kinder ja alle schon Serbisch konnten, nicht aus der sagen wir mal, aus der Familie. Häuslichen Umgebung, sondern eben mit den Kindern auf den, ja, weiß auch nicht. Jedenfalls, so viel serbische Kinder habe ich auch nicht gekannt, außer die gerade in der Umgebung, also Nachbarn waren, ja. nicht? Aber es war eigentlich genug, um sich verständlich zu machen. Und da hatten wir dann das erste Mal, ja, Unterricht gehabt, die Sprache gelernt, also vor allen Dingen das Schreiben gelernt, weil das ja dann eine zyrillische Schrift war, die dem Russischen ähnlich war, nicht? Und eben ganz andere Buchstaben mussten wir da lernen. Und das habt ihr relativ früh, dritte Klasse oder so? Nein, nein, nein, das haben wir also erst in der dritte. Mhm. Erste, zweite wurde alles in Deutsch, da konnte man ja noch gar nicht richtig Serbisch. Mhm. Aber ab dritte Klasse hat man so das Schreiben gelernt. Wir hatten auch keine Tafeln wie meine Brüder, die im Dorf hatten, die immer eine zum Schreiben keine Hefte, sondern eine Schiefertafel und mit einem Griffel hat man da so die Aufgaben oder was auch ich, die Schreibarbeiten gemacht. In der Schule, die ich begonnen habe, in der ersten Klasse, war alles mit Heften. Mhm. So Das war moderner. natürlich modern, allerdings hat es auch mehr gekostet, nicht? Denn so Hefte immer zu kaufen war für uns auch nicht gerade leicht, wenn man zwei Kinder in die Schule schicken muss, nicht? Und betreuen muss mit oder mit Schulsachen ausstatten muss. Kannst du noch etwas erzählen, einfach über Belgrad, wie das so war damals in der Stadt? Du hast mir mal erwähnt, es gab so Volksgruppen, die verschiedene Berufe ausübten. War Ah das bunt? ja, gut, also das kann Das ich dann nachher etwa, Straßenbild? aber eins will ich noch erwähnen, an einer Geschichte, die ich also, das ist meine früheste Erinnerung, mit 3 Jahren oder 4. Da war also so, dass in Belgrad, da gab es also Geschäfte für Kleidung, aber auch so auf dem Markt. Da gab es jeden Tag einen Markt in einer Straße, die viel von jüdischen Bevölkerung, vor allen Dingen Geschäften besetzt war, die hieß Kralja Petra, Ulica Kralja Petra, wo auch der Tempel, also der Die Tempel, die Synagoge ist da. Synagoge von der jüdischen Bevölkerung war. Die hatten auch ihre Geschäfte auch außerhalb der Räume gemacht. Also vor dem Haus haben die also ihre Ware angeboten. Das war da eigentlich so selbstverständlich, nicht? Und das war eine Straße, die war bestimmt, denke ich, ein paar hundert Meter lang. Da gab es rechts und links eben die Ware der Geschäfte, Kleiderhändler. die auch dann im Winter eben sozusagen alles nur in den Räumen ausgestellt haben. Und in der Mitte der Straße war dann auch nochmal freie Händler, die also von, wie soll ich sagen, also mal da waren, mal auch nicht, weil sie vielleicht irgendwo in einer anderen Stadt waren, haben da Ware angeboten. Und auf dem Dorf gab es sowas nicht. Und nachdem mein Vater jetzt dann aus dem Dorf in so eine Stadt kam, waren natürlich viele interessiert, auch in der Stadt was einzukaufen. Und da war die immer der Ansprechpartner, mein Vater bzw. meine Mutter. Kamen sie zu Besuch und konnten dann am nächsten Tag sozusagen auf diese Piazza gehen, wo man eben alles kaufen konnte. Unter anderem noch natürlich Stoffe, denn die bäuerliche Bevölkerung auf dem Land, die hat ja immer die eine Farbe gehabt. Wenn man verheiratet war oder wenn man noch nicht verheiratet war, erkannte man die Frauen, dass sie lauter helle Sachen trugen, bunte helle Sachen trugen. Die Frauen, die verheiratet waren, natürlich mit einem Kopftuch sozusagen und einer Haube darunter. Unter die Nach dem Haube Ja, genau, gekommen. die unter die Haube gekommen sind. Und wenn man dann älter war, sag mal Witwe, hat man immer dann erkannt, dass sie immer dunkelblau getragen haben. Das war ein Muster mit ja, dunkel und ja, wir haben immer gesagt Pepita. Das So waren leichtes so Müsterchen weiße drin. Müsterchen drin, nicht? In der Schürze. Man hat ja eine Schürze getragen. Über dem Kleid, nicht? Und die war dann sozusagen, danach konnte man erkennen, ist sie jetzt Witwe oder trägt sie Trauer? Denn meine Mutter habe ich später so nur gekannt in dunklen Kleidungen, weil sie ja immer Trauer trug, weil eine Schwester oder Bruder gestorben ist und da war dann Usus 2 Jahre lang Trauer zu tragen. Nicht? Also kaum war die Trauer rum, dann war die andere gestorben, dann war wieder Trauer. Also das war eigentlich schon sehr, nicht unangenehm, aber eigentlich komisch. Nicht? Das zu diesem Thema. Also die Ja, kamen, und dann, um ja, die Kleider zu kamen zu einem. kaufen oder Ja, und dann Stoffe. ging meine Mutter immer mit, die musste also sagen, wo man es kaufen kann, nicht? Und dann war es so, dass es dann geheißen, ja, das Fritzle können wir jetzt nicht allein lassen, nicht? Der musste dann mit. Und dass man beim Aussuchen der Kleidung oder der Stoffe die Hände frei halten, musste ich mich, hat es geheißen, ich soll mich an ihrem Rock, an Rock meiner Zipfel. Mutter festhalten, nicht? Damit sie mit beiden Händen da rumwühlen kann. Ja, das war dann also so. Plötzlich gucke ich mal aufwärts und dann stelle ich fest, das ist gar nicht meine Mutter, das ist jemand anders. Dann habe ich zum Weinen und zum Schreien angefangen und dann bin ich also, wie ich da zur Polizei gekommen bin, weiß ich nicht. Jedenfalls war ich dann bei der Polizei und habe alles geschrieben. Die wollten also mir Schokolade geben und so weiter. Nichts, nichts. Ich will noch die Mama, Mama, Mama. Und meine Mutter hat dann nachher erzählt, sie hatte auch plötzlich gesehen, ja, der hängt gar nicht an mir dran. Ja, wo ist der Fritz? Ach Gott, jetzt habt ihr da rumgesucht und auch sehr aufgeregt und hat dann einen Jungen gefragt, ob er einen kleinen Buben da gesehen hat. Ja, den hat er zur Polizei gebracht. Und dann ist meine Mutter zur Polizei gekommen und als sie sie gesehen haben, da hat der Polizist mich gar nicht mehr halten können am Arm, so bin ich der Mutter sozusagen in die Arme geflogen. Ne? Dann war das also für mich wieder die Welt in Ordnung. Aber Da das warst ist du das vielleicht erste drei richtige, oder vier, ich dreieinhalb, vier, schätze drei, so. vier, laufen Ja. konnte ich schon. Nicht? Also wenn ich da halten konnte und auch schon Schritt halten konnte mit den Alten, war das schon so drei, zwischen drei und vier. Nicht? Vom ersten Schultag kann ich mir eigentlich gar nichts erinnern. Das lief dann immer ab. Ich war ein relativ, ja, ich war ein guter Schüler. Ich habe aufgepasst und habe auch alles mitgemacht. Ich war ein Renitent oder sonst wie. Aufgaben musste ich natürlich auch selbst machen. Ich hatte keine Hilfe. Mein anderer Bruder war zwar 3 Jahre älter, aber der hat dann mit mir noch nicht so viel am Hut gehabt. Der hat seine Sachen selber gemacht und also, dass ich von den Eltern hatte ich bestimmt keine Hilfe gehabt, denn beide hatten nur 4 Klassen Volksschule. Das war das Minimum, was man als Bauer oder im auf dem Land schulisch besuchen musste. Und deswegen war ich da schon manchmal sehr beschäftigt. Bin, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwo schlechte Noten hatte. Habt ihr dann auch schon in der Schule so eine Art Sport gemacht oder kannst du dich erinnern an Spiele mit anderen Kindern oder Ja, einen das war, Ausflug oder? ja, man hat, was man gespielt hat, kann ich mich erinnern. Das hieß Klickeri, aber das war ein Murmeln. Mit Murmeln in eine kleine Kuhle zu werfen, nicht? Um da was für sich seine Kugeln reinzubringen. Das war aber nicht so oft. Wir hatten, was hatte ich? Ich hatte mal ein Trottonett. Da bin ich rumgefahren. Die Stadt selbst war ja eigentlich an einem Hügel, am Hang eines Hügels, wo dann das Zentrum oben auf dem Berg war und dann letztlich alle Straßen von da oben mehr oder weniger steil oder schwach abwärts gingen. Straßenbahnen gingen selbst auch diese steilen Straßen hinauf und hinunter. Es war, ja, der Bahnhof lag dann, kann man sich vorstellen, der Bahnhof lag sozusagen in der Ebene an der Save und der Mittelpunkt der Stadt, der lag oben auf, sagen wir mal, würde ich Alba, sagen, 200 ja. Meter höher, nicht? Und diese Distanz wurde natürlich überbrückt mit Serpentinenstraßen beziehungsweise auch relativ steile Straßen. Das war besonders schwierig im Winter. Es war also ganz sicher jedes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr Eisregen, eigentlich ein Eisregen, nicht mit Schnee, das ist gar nichts mehr zu tun, sondern ein Eisregen, das sofort gefroren war. Man konnte eigentlich auf diesen also diese steilen Straßen nicht laufen. Die Schule hat auch geschlossen. Es war also eigentlich ein Chaos. Man musste, wenn man wirklich irgendwas einkaufen musste, musste man selbst einen Streubeutel haben. Da hatte man Asche drin gesammelt und hatte dann die Asche auf den Weg gestreut. Und damit konnte man eigentlich sich draußen bewegen. Ein offizieller Winterdienst. Winterdienst, der das jetzt einmal mit Sand oder sonst wie mit Salz betreut, war nicht. War nicht, war überhaupt nicht. Und woher hatte man dann Asche? Ja, man hat ja heizen müssen. Wenn es so kalt war, hat man schon im Winter geheizt. Und mit da war Kohle. Mit Holz und Kohle. Und da hat man schon genug Asche. Ne? Mhm. Das war durch jeden. Ja, man hat es gesammelt, man hat es nicht weggeworfen. Ne? Man ist ja nicht jeden Tag bei diesen. Das war dann vielleicht 14 Tage maximal, dann war das weg, nicht? Hatte man denn in der Wohnung so kleine, hohe Eisenöfen, nein. Die man befeuern konnte? Nein, also im Schlafzimmer war keine Befeuerung. Das war also nur ein Küchenherd in der Küche. Das war die einzige Heizquelle und die wurde eben mit Holz und über Nacht so mit Kohle, die dann so geglüht hat, nicht warm gehalten. Und dann war natürlich die Tür zwischen Küche und Schlafzimmer war dann offen. Mhm. Das kann mich also nicht erinnern, dass ich da je gefroren hätte. Im Winter ist man auch mit dem Schlitten draußen auf der Straße, auf der steilen Straße runtergefahren. Das war etwas gefährlicher. Die Seitenstraßen dazu, die waren dann etwas bequemer, aber richtig Schlitten fahren, wie man es heute, sagen wir jetzt, in den Alpen machen kann oder sonst wie, aber steilen Wiese, das gab es in der Stadt eigentlich nicht. Oder zumindest haben wir nicht die Gelegenheit gehabt, dahin zu gehen. Dann hast du mir ja mal auch noch einen Vorfall erzählt von der Wohnung in Belgrad noch, wo du mit der Schule irgendwo Sport getrieben hast. Ah ja. Das muss ja auch noch in den früheren Jahren gewesen sein. Ja, das war dann schon in den Jahren, wo 1941 wurde ja Jugoslawien von der deutschen Wehrmacht besetzt, wurde der Staat Kroatien gebildet. Das heißt, es waren schon immer eine kroatische Provinz für Jugoslawien. Aber die Einteilung wurde neu gemacht. Das heißt, die Grenzen wurden anders gezogen, als es ursprünglich mal war. Das heißt, das ganze Syrmien, wo also Zemlin, das war die Stadt vis-à-vis von Belgrad an der Save, das wurde dann kroatisch. Und wir hatten ja in Belgrad gewohnt, allerdings zu der Zeit, als die Deutschen kamen, 1941, waren wir bereits 2 Jahre nicht mehr in Belgrad, sondern haben ein Haus in Nova Pazova, einem rein deutschen, schwäbischen Dorf, gekauft und war dann unser Hauptsitz war dort. Aber die Arbeitsstelle meines Vaters war immer noch in Belgrad. Das heißt, jetzt war da eine Grenze zu überschreiten, jeden Tag. Nicht? Da hatten wir natürlich eine Passkontrolle gehabt. Ich musste noch meine Schulklasse fertig machen. Da war ich dann in der 2. Klasse Bürgerschule. Das war also, muss also gewesen sein. Sekundarstufe quasi. Ja, Sekundarstufe, ja. Ich bin, glaube ich, 37, 36 in die Schule gekommen, 36, 40. Ja, da war ich gerade am Anfang der, 41 sind die gekommen. Da war ich schon in der 2. Sekundarschule. Das hieß eigentlich Bürgerschule. Man hat diese Bürgerschule, diese 4-Klassen-Bürgerschule nach der ersten 4 Klassen war die mehr auf kaufmännische Ausbildung ausgerichtet. Man lernte dort viel in den höheren Stufen, dann also in der dritten und vierten Klasse, lernt man dann Buchführung und Stenografie und Schreibmaschine. Ja. Und da hatte ich noch, weiß ich, musste ich dann von Nova Pazova bis nach Belgrad in die Schule fahren, ein halbes Jahr lang. Mit dem Zug? Mit dem Zug, da musste ich um 5 Uhr aufstehen, dass ich rechtzeitig um 8 Uhr dann in der Schule bin. Ich musste dann auch vom Bahnhof zur Schule laufen. Das musste ich auch einrechnen. Und es ging auch nur im Zug um 5 Uhr. Es war für die ersten Arbeiter, die nach Semlin oder Belgrad mussten, nicht? Und nachdem die deutsche Wehrmacht Jugoslawien besetzt hat, hat sich auch ein gewisser Zusammenschluss der sogenannten Donauschwaben ergeben, die dann sozusagen mit den deutschen Wehrmacht ja, gut standen und hatten auch da Arbeit gefunden. Das Militär brauchte auch Leute für andere dienstliche Zwecke, die man den Soldaten dann freistellen konnte, nicht für den Krieg. Wie war das jetzt? Dann haben wir viele, viele auch von Nova Pazova in Belgrad, in der Hauptquartier von Soldaten ja. Arbeit gefunden, auch bei dem Feldpost, nicht die Feldpost auszutragen bzw. wegzuschicken. Das hatten die meisten gemacht. Auch die Bäuerinnen hatten früher schon auch in Belgrad immer ihre Erzeugnisse verkauft. Gänse oder Enten oder Eier und so Sachen auf dem Marktplatz. Ja, also das war so die Beziehung zu Belgrad. Und deswegen habe ich noch die Schule fertig gemacht. Es war also schon besetzt von den Deutschen. Die Deutschen haben sich rekrutiert in Form eines Kulturbundes. Und der ging dann über in die, bei der Jugend zumindest, zu den Hitlerjugend. Das heißt, wir wurden dann alle ab 9, von 9 bis 12 Jahre, die Kinder deutscher Abstammung, hatten dann die Gruppe der Pimpfe, hießen die dann. Pimpfe, ja. Wenn sie älter als 12 Jahre waren, kamen sie in die Hitlerjugend. Und dann war es so, von 12 bis 16, 17, mit 18 kamen sie zum Militär, wenn sie 18 waren. Ne? Und da war es dann so, dass wir als Pimpfe, ja, wir haben... Ihr wurde gezwungen oder nicht? Gut, es war, wir wurden mal erfasst. Erfasst, dann wusste man, so viele Kinder sind Pimpfe. Ja, sind 9-jährig oder sagen wir 9 bis 12-jährig. Und die waren dann in ganz Belgrad verstreut, haben sie gewohnt, manche sogar in Serbenvierteln, wo die Familie, der Vater ein Serbe war und die Mutter war eine Deutsche. Die hatte natürlich auch dass es deutsch besetzt war, von der Ernährung der Bevölkerung war sie dann bevorzugt, weil sie Deutsche war, nicht? Allerdings gab es auch deutsche Männer mit serbischen Frauen und die Kinder konnten kein Deutsch, die hatten alle Serbisch gesprochen. Sie wurden aber erfasst, weil der Vater Deutscher war. Nicht? Also war der Vater ein Deutscher oder die Mutter eine Deutsche, die wurden dann alle erfasst. Plötzlich waren dann ungefähr, was weiß ich, zwei Fähnlein. Also Fähnlein waren immer... Ein Fähnlein waren 3 mal 15, sind 45, also rund 50 Kinder. Und noch einmal, was habe ich gesagt, 3 Fähnlein, da waren es also 150, die registriert waren. Sie waren bestimmt nicht alle da. Ich war dann auch sehr bald mit 9 oder 10 Jahren, war ich Jungzugführer. Nein, ja, Jungzugführer. Das heißt, ich hatte 15 Kinder, die mir unterstanden, jetzt groß gesprochen. Aber ich habe da nichts gemacht, mehr oder weniger. Ich war nur, wenn wir angetreten waren, war ich also da vor diesen 15, war ich gestanden Ja, gut. mit einer chargierten Schnur, die war dann grün, nicht? War also der Jungzugführer. Da wurde ich angesprochen, ob er vollständig ist und Der wer da Zug. gefehlt hat Ja. und was warum. Gemacht haben wir eigentlich so einen sogenannten Dienst, aber das war Sport. Ja. Da hat man entweder Leichtathletik gemacht, meistens Fußball spielen, war dann noch nicht so populär, hat man wenig gemacht. Man hat eher Völkerball gespielt. Völkerball gespielt, das war sozusagen meistens einmal bei der Zusammenkunft. Da Aber können nämlich doch, viele spielen, nicht? aber Das hat sportliche Ertüchtigung, immer was eine so? sportliche Ertüchtigung im Sinne, dass man also gekräftigt wird. Man war auch Ringen. Ringen war auch eine große Anteilnahme. Das war ja mehr Raufen als Ringen. Also jedenfalls, man hat sich da rumgebalgt. Und dann hat man vielleicht einmal im Monat, nehme ich an, ich weiß nicht mehr so genau, hat man ein Geländespiel gemacht. Das ist wie wenn man Gendarm und Räuber spielt. Allerdings jetzt da natürlich mit 30 Leuten auf der einen Seite, Kinder 30 auf der anderen Seite auch 30. So. Und da hatte man dann so Binden gehabt. Die eine hat eine weiße Binde, die andere hat eine rote Binde gehabt. Dann hatten sie unterschieden in der Gruppe. Und dann war das so, die eine Gruppe musste ein Versteck sich suchen und dort einen, wir haben gesagt gehabt, ein Kleinod verstecken. Und das war zu finden und dann zu, ja, einfach auch noch zu erobern. Die anderen haben verteidigt und wir mussten dann angreifen, nicht? Und das ging dann meistens, ja, so ein paar Stunden, nicht? Erstens mal, bis man sich getroffen hat, bis man sich eingeteilt hat, wer in welche Gruppe kommt und wer jetzt nun mussten die ja mal verschwinden und mussten jetzt dann mal ein Versteck suchen. Und die anderen mussten dann das finden, also das ging schon viele Zeit drauf. War Ne? dann das meistens an einem Samstag? Nein, das war sogar an einem Sonntag. Aha. Ein Sonntag. Und da hatte der Vater und ich, weil wir noch in Belgrad, ich in der Schule, er bei der Arbeit war, hatten wir eine Wohnung, die wir wöchentlich bezogen haben. Nicht? Also solange wir in der Woche in Belgrad waren, haben wir da geschlafen und gegessen. Und ich weiß, am Wochenende sind wir dann immer heimgefahren. Samstag, Sonntag waren wir daheim, Montag früh sind wir wieder zurückgekommen. Oder Sonntagabends manchmal schon, wenn der Vater früh weg musste. Und da, in diesem einen Fall war das dann so, dass ich also sehr müde, eben am Sonntagabend, also Abend vielleicht um 6 Uhr heimgekommen bin, habe mich hingelegt und bin also so eingeschlafen. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und gucke, ich sage, ja, mein Vater war im anderen Bett geschlafen, das war berührt, also warum? Ich habe gesehen, dass er da drin geschlafen ist. Sag, ja, wie ist der reingekommen? Ich habe ihn doch gar nicht aufgemacht. Dann habe ich die Tür angeguckt, da war die kaputt. Da ist ja jemand eingebrochen. Und dann bin ich habe mich angezogen, bin also dann in die Schule und nach der Schule bin ich dann beim Vater vorbeigegangen in dem Geschäft und dann hat er gesagt, ja, wir haben geklopft, also der Nachbar hat mitgeholfen, ja, wir haben geklopft und geschrien und gerufen und dann haben sie gemeint gehabt, ich bin gar nicht da, weil ich mich nicht gemeldet hatte. Ja, und der Schlüssel steckte, sagt er noch. Also mit dem Schlüssel konnte er nicht aufmachen. Dann haben sie einen Beil geholt und haben also die Tür aufgebrochen. Also da war ich also platt. Wie kann man so tief schlafen, dass man nicht den Einbruch gehört hat, nicht? Ja, war so Also müde vom war so Sport, von müde. diesem Sport. Du hast Nein, gesagt, dein Vater war aber damals dann nicht mehr Agent, weil ja. die Auswanderung Als wahrscheinlich dann, aufgehört hatte, ja, oder? als die Deutschen Belgrad besetzt haben, war diese Kühnert-Waitzer-Line nicht mehr nicht mehr existent. Da wurde in diesen Räumen wurde ein Café eingerichtet. Und mein Vater war dann der Kassier eine Zeit lang, bis dieses Café dann auch, ja, weiß nicht, wahrscheinlich hat dann vielleicht bankrott gemacht oder was weiß ich, oder hat es aufgegeben. Jedenfalls war das auch nicht die Arbeit, die mein Vater ausgefüllt hatte, Kassier da zu sein, nicht? Also das, vor allen Dingen hat man da ja auch nie frei. Und da hat es ja einen Konsul gegeben in Belgrad, das war ein Schweizer Konsul. Den hat mein Vater, wo ich weiß es nicht mehr, wieso er ihn kannte. Aber mein Vater hatte relativ viele Beziehungen, Kontakte, sodass man vielleicht da, dass er da vielleicht irgendwie an diesen Konsul rankam. Und der hat ihm dann eine Stelle, dessen Eisenwarendepot, der hatte Eisenwaren, Bleche, Stahlträger und ja, alles Mögliche, was so mit Eisen zu tun hat, hat er ein großes Lager gehabt und da hat er immer Arbeiter unterbringen können. Und er war dann gleich hier für die Kanzlei zuständig, nicht? Weil er eben Deutsch mit ihm sprechen konnte und konnte auch Serbisch mit den Kunden sprechen, nicht? Das war ein Vorteil. Das war auch der Vorteil, dass die Agentur ihn genommen hat, damals für diese Auswanderer. Denn die Auswanderer haben Serbisch oder Deutsch gesprochen, nicht? Und er konnte sie beide in der Sprache bedienen. Ne? Oder noch andere Sprachen. Hast andere gesagt. Sprache hat er dann, also die wesentlichen Sätze, die man braucht, um die Griechen anzuleiten, da und da hinzukommen und so weiter, die hat er das hat er gekonnt. Kroatisch war sowieso fast wie Serbisch und die Bulgarisch war auch so wie Serbisch. Albanisch weiß ich nicht, wie er da zurechtkam. Rumänisch war auch möglich, nicht? Also das war sein Vorteil, nicht? Und auch in den anderen Agenturen von den Engländern oder von den Deutschen, norddeutsche Leute war da als Agentur da, von Frankreich war die France da. Jedenfalls waren alle drei von Donauschwaben besetzt. Mhm. Ne? Aber das Zeichen war eben, bevor, das dann war die, bevor Deutschen die Deutschen kamen. Nicht? Ja. Und so hat er dann, ja, als ich dann wieder die Schule gemacht habe, ach so, da war er noch eine Zeit, wo ich, ja, das war so, mein Vater hatte dann schon früher, weil er ja dann zu kroatischem Staat eigentlich in Nova Pazova gehört hat, ja, nicht? War sein Wohnort dort, also war er Kroate. Aha. Und die haben dann ja auch schon Leute angesiedelt, beziehungsweise sie wurden von der deutschen Wehrmacht zum Dienst eingezogen, ja, um die Strecke, die Eisenbahnstrecke zwischen Belgrad und Zagreb weiterführend bis Ljubljana, auf von den Partisanen freizuhalten. Das bedeutete, es wurde immer am Tag war es nicht notwendig, aber in der Dunkelheit, in der Nacht, musste immer ein Streifen, also eine Patrouille, die den Bahndamm entlang laufen, um Minen, die da gelegt worden sind, zu entschärfen oder, sagen wir mal, ja, Sprengladungen zu entfernen. Trotzdem sind immer wieder Züge entgleist durch Sprengungen, die man nicht gefunden hat. Und man hätte sich ja sagen können, die waren schon so schlau, dass sie gewartet haben, bis die Patrouille weg war, nicht? Das sind einmal hin, einmal zurück, nicht? Kann man sich vorstellen, das macht man vielleicht 2-3 Mal am Abend, nicht? Und man legt es dann, wenn man merkt, ah, die letzte ist jetzt durch, ah, jetzt machen wir die Sprengung, der Zug kommt in 20 Minuten. Ne? Und dann hatten die Züge immer vorher, also die Lokomotiven schoben immer 2 leere, mit Sand gefüllte, flache Güterwagen vor sich her, damit die wenn es Sprengung auslösen löst, dass das würden, die ja. nur diese zwei Waggons kaputt gehen und so. Aber dann war das auch nicht mehr möglich, denn die haben dann mit Fernzündung gearbeitet, sodass also die gewartet haben, bis die Lok direkt oder die Waggons über der Ladung waren, nicht? Da Und über wurde Gott sei aber dein Dank. Vater musste Musste eingezogen, dann, er musste seine Stelle musste verlassen. Er man seine musste in Stelle, diesen Dienst musste seine einzeigen, Stelle verlassen wurde und war dann rekrutiert. also dann beim Militär. Das ist auch eigentlich, das war die Bahnpolizei zunächst einmal. Zunächst hieß es Bahnpolizei, nachher war das bestimmt eine Polizei, eine SS-Kompanie oder was weiß ich, was für eine Brigade, die diese Strecke gehalten hat, nicht? Kannst du gleich was nachschieben zu dieser SS, dass das quasi der Normalfall war und man gar keine Wahl hatte, nicht zur SS Ja, dann zu das, gehören? da wurdest du eingezogen und da war da ganz klar, da kommst du hin und das ist zuerst einmal Bahnpolizei. Du hast ja nur die Strecke zu überwachen gehabt, sonst keine andere Maßnahme. Du hast niemanden angegriffen oder was, sondern du hast nur bewacht. Nicht? Das macht ja normalerweise eine Polizei, nicht? Aber Auch nicht die was. SS. Nicht. Ja, Also, gut. verstehst du, Ja, ich ja. frage nach, weil heute, wenn du historisch zurückschaust und du hörst SS, dann hast du das Gefühl, das ist die geheime Polizei, die hat große Verbrechen begangen. Du Ja, hast mir aber gesagt, die Deutschen hatten auch gar keine große Wahl, wo sie da eingezogen wurden. es hatte ja, wenn ein Volksdeutscher bei der Polizei, bei der Wehrmacht, war keiner bei der Wehrmacht. Ein Auslandsdeutscher war immer bei der SS. Da konnte kein reichsdeutscher Wehrmachtsangehöriger sein. Deswegen hat man die Volksdeutschen in Jugoslawien, die waren. Also freiwillig weiß ich nicht, dass jemand freiwillig dahingegangen ist. Die wurden eingezogen wie jeder andere, wurde ab, wer bis 18 Jahre alt, 18 Jahre bis die werden eingezogen, fertig, Amen aus. Und da bist du, da warst du in der Prinz-Eugen-Division der Waffen-SS. Und die war gegen Partisanen eingesetzt nur. Nur Partisanen. Und da sind auch genug viele umgekommen und dann an Typhus gestorben oder sowas, nicht? Denn da war da keine, ich weiß noch, die sind da, wir haben dann als Hitlerjungen, haben wir noch in Belgrad denen geholfen, den Soldaten sage ich mal, die kamen zu Fuß von Wetschkrek, das war also eine Sammelstelle dieser Volksdeutschen, zu Fuß nach Belgrad, das waren 60 Kilometer oder was. Zu Fuß. Da habe ich gesehen, wie die Stiefel ausgezogen, was die für Fußblasen hatten und so weiter. Das war also jämmerlich Da wurde anzusehen. dir abkommandiert, Ja, demnächst zu Diensten zu zu Diensten, sein. also wenn die, ja, man musste da ja auch Kaffee, also ihr Geschirr Waschen. füllen mit Wasser oder was weiß ich, mit Kaffee oder weiß gar nicht mehr was. Ich glaube, eher Wasser, Kaffee hat man da, glaube ich, nicht ausgeschenkt. Haben wir selber keinen Kaffee gehabt. Kaffee hatten wir erst in Österreich getrunken. Vorher war das ein Kaffee aus bestehend aus Katrain. Wie hieß er noch? Katrainer. Katrainer. Das war ein geröstete Gersten. Malzkaffee. Malzkaffee. Und Zicori heißt es geheißen. Zikoria, ja. Zicori, das war so eine Schachtel, vielleicht 3 Zentimeter hoch, mit so Würfeln, wie eine Schokolade, eine dicke Schokolade, die man da so noch dazu nahm. Das war also der Kaffee. Also Was? kein Bohnenkaffee. Ja. Wobei allerdings man in Belgrad schon Bohnenkaffee, vor allen Dingen ein Mokka, also einen türkischen Kaffee hatte, aber das war für uns Kaffee. einfach nicht so. Ja, einmal waren wir ja Kinder, haben wir sowieso keinen Kaffee gekriegt. Aber dein Vater Aber mein ging in. Vater, der hat natürlich in den Wartezeiten auf den Zug oder jenen Zug, der dann auch immer seinen Stammkaffee gehabt, wo immer gleich so ein Kaffee türkischen Kaffee bekommen hat. Ne? Meines Wissens war das auch gerade ein Schluck. Ja, ja, ja. Wusste gar nicht, dass man das so. Mehr ging gar nicht rein. Ne? Du hast Tischchen. Mir auch noch erzählt, was auch zu Belgrad gehört, dass ihr einmal bei Wohnungsräumungen helfen mussten. Das war schon im Krieg oder als sie eben in Belgrad die Deutschen auch schon mit der Verfolgung ja. der Juden begonnen hatten. Ja, das stimmt. Als dann die Säuberung, ich nenne es mal Säuberung, aller jüdischen Bewohner der Stadt, das habe ich nicht mitgekriegt, ob sie jetzt mit Gewalt aus der Wohnung sind ja. oder schon weggezogen sind, ja, also bevor ja. die kamen, nicht? Ja. und die Wohnungen leer standen und jetzt sozusagen ausgeräumt werden mussten, dann hatten wir ja, die Eltern von den, also die 12-Jährigen mhm. haben da geholfen, also nicht die 9-Jährigen, mhm. die nicht, die konnten ja nicht einmal was tragen. Nicht? Es ging darum, eben die, sagen wir, die Bücher oder was sie da hatten, Geschirr und so weiter, was man so ausräumen musste, man die schweren, sagen wir, Tische oder Stühle oder gar Schränke, das haben dann andere gemacht. Vielleicht, ja, das waren dann die Älteren, die dann 16, die von 14 bis 16, aber ich kann mich nicht erinnern, wer da dabei war, aber von unseren Kleineren, also da waren wir bei den Sachen, die man da alles zusammentragen musste, in eine Kiste alles reingeworfen, nicht mehr haben wir nicht gemacht. Und dann kamen, ja, ich weiß nicht, wer das dann weggeräumt hat, diese Kisten, die waren ja nachher schwer, wenn das alles Bücher du hast und so dir weiter, natürlich einiges, als Kind keine Gedanken gemacht, was das nein, auf dich hatte. Ich habe auch zuerst mal nicht gewusst, dass das jüdische Familien sind, nicht? Ich hatte auch keine gekannt. Sagen wir jetzt als Junge, dass einer in der Schule war, der jetzt jüdischen Glaubens war, das habe ich also beim Richard, glaube ich, da war einer, aber das weißt du nicht. Kann ich mir nicht so rein jetzt mal vorstellen, wer das gewesen sein könnte. Denn in der evangelischen Gemeinde war, das habe ich gewusst, eine Familie, die ist zum evangelischen Glauben konvertiert. Aber wie die hießen und ob ich sie heute noch erkenne, ist also unglaublich. Also das glaube ich nicht. Ja, ich habe nachher auch mit der Kirche in Belgrad keinen Kontakt mehr gehabt, nachdem wir da in Neubasel waren, war dieser Kirchgang nicht da. Wir sind am Sonntag sonst, als wir noch in Belgrad waren, sind wir immer in die Kirche gegangen. Es gab eine evangelische Aber ich bin Kirche. Noch, ja, ja, war eine evangelische Kirche. Also keine reformierte, sondern Nein. katholische, evangelische Kirche. Deutschsprachig. Ja, ja, und ich hatte nicht die Möglichkeit gehabt, weil ich noch zu jung war, die Konfirmation wurde dann in den Kriegsjahren gemacht in Nova Pazova, also wo wir dann das Haus gekauft haben, hatten. Da war die auch eine evangelische Kirche nur, da waren wenige Protestanten. Da weiß ich noch, da war ich einer der Ältesten, mit 14 bin ich da konfirmiert worden, was man normalerweise, glaube ich, früher macht. Gibt es für diese Belgrader Zeit eine Art Schlusspunkt, wo du wie abschließen kannst, dieses Kapitel, an was du dich erinnerst? Ja, ja, ja, es hat gut, dein also, Jahr geendet. Naja, wir hatten also... Ja gut, das muss ich nochmal weiter erzählen, dass mir diese eine Wohnung, an die ich mich noch erinnern kann, die zwei Zimmerwohnung, nee, die andere, nicht die große jetzt, die habe ich schon erzählt, die andere, die war so eine kleine Zweizimmerwohnung. Und dann hatten wir eine größere gekriegt, etwa auch im gleichen Haus, aber im Hinterhaus, nicht im gleichen Komplex, aber weiter hinten. Da kann ich mich erinnern, dass ich, aber ich kann mich, da hatten wir eine Terrasse und so weiter, aber wie die Wohnung selbst aussah, ist mir eigentlich, da waren wir, glaube ich, auch nicht lange. Und dann haben wir eine Souterrain-Wohnung bezogen, kurz vor Schluss. Von dort, von der Wohnung sind wir dann eigentlich rüber nach Neupasor gezogen. Da waren wir direkt an der großen Hängebrücke, war das eine Straße, da hatte ich noch so ein Bild gehabt, wo wir drei Brüder in diese Pumphosen, oder wie habt ihr da gesagt? Jetzt kann ich den Ausdruck Knickerbockerhosen. Knickerbockerhosen, genau. Alle drei die gleiche Muster wie eine Orgelpfeife. Ja. Nicht? Da war der Christian dabei auch. Ja, da, das war die letzte Wohnung. War nicht die letzte Wohnung, die mit deinem Vater, als die anderen schon im Dorf waren? Das war ja nur eine Zimmerwohnung. Aha. Also die rechne ich nicht als Wohnung. So, das ist nur, gewohnt haben in Neupasor, nur zur Wochenzeit zur Schule oder zur Arbeit. Da wurde gekocht, was wir überhaupt machen konnten. Es war alles in einem Raum drin, nicht? Zwei Betten waren ja noch drin. Und das habe ich nicht so als Wohnung gesehen. Mhm. War auf einem Hauptplatz, relativ schöne Wohnung, ein schönes Zimmer. Also das war wirklich nur ein Einzel. Es war nicht irgendwie ein Zimmer in einer anderen Wohnung, sondern das war eine Einzimmerwohnung. Ja. Und da hat man auf dem Platz war auch die deutsche Polizei untergebracht. Mhm. Das war die Militärpolizei, die gab es ja auch noch, nicht? Aber der Schluss des Kapitels Belgrad, wo würdest du den setzen? Ja, wo dann niemand mehr in Belgrad das war dann schon, sagen wir, 42, 43 sogar. 43, da hatten wir dann gar kein Bezug mehr nach Belgrad. Und zwar lag es daran, dass eben auch, als mein Vater dann zum Militär kam in Kroatien, war ich alleine. Und da hatte ich, also alleine hat man mich nicht in diese Wohnung gehalten. Ja. Da hat man die Wohnung aufgegeben und dann hat man mich zu den Schwiegereltern meines Bruders. Mein Bruder, der älteste Bruder Christian, der hatte ja schon eine Freundin geheiratet. Ja, die waren schon verheiratet. Waren sie verheiratet? Ja, die waren verheiratet, ich kann mich noch erinnern, dass wir da so, ja, so dunkel, kann ich mich an die Heirat erinnern. Und die wohnten außerhalb des Stadtgebietes Belgrad, in einem Vorort, weiß ich nicht mehr, wie der hieß. Es war eigentlich ein vornehmer Ort. Der Schwiegervater war der Vertreter von Mercedes-Benz in Belgrad. Aha. Hatte diese Firma Generalvertretung. Generalvertretung gehabt in Belgrad, nicht? Der hatte da seinen Wohnsitz und sie hatten auch das einzige Kind, das also Christian geheiratet hat, und die war dann schon in Nova Pazor. Ja. Nicht? War dann nicht mehr in Belgrad. Und dann haben die mich aufgenommen, die Tage. Und da war es dann mal auch so, auch nach einem Geländespiel, das war jetzt schon so 42, vielleicht sogar 43, hatten wir auch wieder ein Geländespiel und da war ich auch wieder so müde. Nein, nicht, dass ich müde war, sondern am nächsten Morgen sollte ich zur Schule. Und da habe ich gesagt, ich kann nicht aufstehen, mir tut alles weh. Tut alles weh. Und dann hat sie schon den Arzt rufen wollen, nicht? Und hat aber der Schwiegervater dann gesagt, nein, der Junge, wenn er gestern, da hat er jetzt Muskelkater, der lassen wir dann ein paar liegen. Der soll heute nicht in die Schule, aber morgen kann er schon wieder gehen. Und so war es auch, nicht? Das war nicht, ich konnte die Beine nicht mehr bewegen, nicht? Also immer schon Angst gehabt, nicht? Und die Mutter war auch so, die Schwiegermutter von Christian, nicht? Die war dann auch so, ach gut, klein, ja, dann muss man dem das und jenes, das und das und jenes. Und das hat mir dann auch nicht so gefallen, dass ich da immer unter Kontrolle war, was ich jetzt machen muss und was ich jetzt machen darf oder nicht machen. Und von dort? Und dann war ich letztlich schon in Pasor angemeldet für die nächste Klasse, Schule, nicht? Und dann habe ich die dritte und vierte Klasse dann in Neupasor fertig gemacht. Dann machen wir doch jetzt hier einen Schlussstrich unter das Kapitel Ja, Belgrad. voll. Vielleicht eine letzte Frage noch. Du hast mir mal erzählt, dass eben in den Straßen das relativ bunt zu und her ging, dass Albaner kamen, die nur mit Ah, Holz gearbeitet haben. Ich muss mir das wahrscheinlich ziemlich bunt ja, also ethnisch vorstellen. was man so wusste und ich auch das beobachten konnte, man musste ja Holz kaufen. Am billigsten war, wenn man Scheiter kaufte, also meterlange Stücke kauft und die sich vom Albaner, und das waren Albaner, die die immer geschnitten haben, die liefen einfach rum mit so einer Tischlersäge und mit so einem Bock und riefen da Holz schneiden, wer hat Holz zu verschneiden, hacken, nicht? Wenn man ihn engagiert hat, hat er sich da hingestellt, hat dann den Bock aufgebaut, die Scheite da drauf und gesägt und ich war als Kind, habe ich, Menschenskinder, der macht dreimal, dann ist er durch, aber jedes Mal hat er seine Säge geschliffen, nicht? Geschleift, geschliffen. Geschliffen. Geschliffen, nicht? Ja, und hat er dann immer wieder feste, also wirklich feste gearbeitet. Und es waren immer so kleine, schwache Männchen, haben die damals so ausgesehen. Und ein Fes auf dem Kopf, grauen Fes, nicht? Dann wusste man, das ist also, kann auch darunter mal Bosnier gewesen Gewesen sein, sein, ja, aber in der ja. Regel waren es Ein keine Muslim, Serben, sondern es ja, waren also, die Serben Muslim. waren mehr so die Oberklasse. Die haben sich dann auch als Dienstmädchen meistens Deutsche geholt, deutsche Mädchen, die schon kochen könnten. Ich weiß auch von der Verwandtschaft, dass die Mädchen so mit 16, 17 sind schon nach Belgrad gekommen in Dienste, um zu kochen, wo die anderen noch nicht mal wussten, wie man Fleisch oder was, wie man Suppe kocht. Die haben das ja alles schon mit der Mutter lernen müssen. Und sind dann als Dienstmädchen, Als Dienstmädchen und die haben Köchinnen. sich dann auch, ich weiß noch, in der kleinen Wohnung von den zwei Zimmern, die ich jetzt erwähnt habe, waren die dann sonntags gekommen und wir hatten ein Grammophon, dann wurde da in der Küche noch getanzt, also die Mädchen untereinander. Ja, solche Sachen sind auch Das, lustig zu ja, hören, ne? und ich als Kleiner, da war da immer wieder irgendwo tut zwischendurch, ne? Und der Richard auch dann, ne? Wir haben dann auch noch geguckt und Also du obwohl gehst jetzt unsere zurück in die 30er Ja, Jahre, die nach 30er, also als ich Kind das war. war. Dann hast du mir auch immer wieder gesagt, dass du diese Burekas, die Börek, Ah, ja. liebtest, von Belgrad her Ja, kanntest. das war auch eine, auf dem Schulweg, ja, auf dem Schulweg an einer Stelle war einer Burekionica. Das heißt also ein Bäcker, der diesen Burek gemacht hat. Das war also, ja, ein sehr fettiger Teig. Ja, der Blätterteigtasche. Blätterteig, ja, der Eine Blätterteig. Blätterteigtasche. In einer runden Blechform, etwa bestimmt 50 cm Durchmesser. Und da wurde das drin mit entweder Käsefüllung oder Fleischfüllung. Weißer Käse, Ja, also ja, weißer Käse also und Fleisch, Fleisch. Hackfleisch. Hackfleisch gefüllt oder diesen, würde ich sagen, in Österreich haben wir Topfen dazu gesagt, als Ja, für Käse, ja, den man da ja. reingemacht hat. Und das hat natürlich auch gut geschmeckt. Das hatte ich mal, ja, das hatte man in einer kleineren Form immer kaufen können vor ein paar, die hießen dann Pogacica, die waren dann direkt, habe ich gesehen, in Fett waren die gebacken worden, in flüssigem Fett, ne? Ausgebacken noch, Ausgebacken. ja. Und da war auch eine Baustelle in der Nähe, da wurde eine große Baugrube für das Verteidigungsministerium, damals Kriegsministerium genannt, gebaut. Da hast du keinen Bagger gesehen. Da hast du nur Menschen gesehen, die da mit Schaufeln und Spaten abgetragen, eine Baugrube, die für mich damals gigantisch ausgesehen hat, ja, und noch tief. Und die Erde, die da abgegraben haben, haben sie auf kleine Wägelchen gebracht mit einem Einspänner. Und diese Einspänner, das waren Mongolen, die diese Wagen geführt haben, also nicht gezogen haben, die, ne? Tataren, Die haben also einen, Mongolen, oder Tataren Tataren. und so, das waren so Schlitz, mit Schlitzaugen Leute. Und das war ein Pferdchen und ein Wagen, und die haben sie da natürlich durch die Stadt fahren müssen, um irgendwo abzuladen. Nicht? Und dann ging es auch oft bergauf, und das haben die kleinen Pferdchen da gemacht. Ja, gut, mit Peitsche und so weiter. Nicht? Das war nicht angenehm anzusehen, aber jedenfalls, die das gegraben haben, auch hier mit Spaten und mit der Schaufel, das waren Bosnier. Die hatten dann so ein rundes, farbiges Käppchen gehabt, ja, hat man sofort erkannt, aha, das ist ein Bosnier, nicht? Und die waren kräftig und, also, ich würde sagen, jeder war da so ein richtiger Schrank. Und die haben auch arbeiten können, die haben auch dann eben in diese Burekjunica immer ihr Mittagessen geholt, und das war so eine Scheibe da. Ein Das hat einer großes gegessen, Blech, verstehst ein du? großes Blech voll. Gegessen als Arbeiter, das war wieder so Schulweg, das war so mittags rum, dann hat man die auch da sitzen gesehen, nicht in ihrer Grube, sondern die waren da irgendwo verteilt, meistens um dieses Geschäft rum. Und auch in dieser Straße war auch einer, der hat diese Eisbecher, beziehungsweise diese Tüten, oder wie sagt So, man den Namen, ja, Cornetz, die die Kornet Cornetz, ja. gemacht. Und den Bruch, also das, was dann kaputt gegangen ist bei der Herstellung, der hat er dann in einen Korb immer an die Straße gestellt, und das konnten die Kinder dann nehmen. Das war dann auch immer so ein kleines Frühstück, wenn man in der Früh vorbeigegangen ist, da waren schon welche drin, und wenn man zurückkam, waren auch immer welche drin. Ja, das ist eben lustig, weil Ja, das noch so anders ganz noch anders, war. Ja, ja. ja. Oder der Eisverkäufer. Ja. Es gab keine, sagen wir, Eisdielen, wie das, sagen wir, bei Ja, uns Eisverkäufer. heute der Fall ist, sondern das waren immer nur so wenigen zweirädrige Karren. Der stand da irgendwo und hat ein Weilchen eben nach Eis gerufen, also ausgerufen, dass er Eis verkauft. Es waren meistens zwei Sorten, weil so zwei Kübeln in dem Karren da drin, und da hat er dann eben Vanille, oder es war also Vanille und noch eine, ich glaube, Vanille war so gelblich und das andere war rot. Wahrscheinlich hat er da ein bisschen Erdbeere oder Farbe reingetan, also da konnte ich, das habe ich ja nie genommen, immer nur Vanille. Die fand man fast bei allen großen Kreuzungen und so, war da einer. War auch immer weiß angestrichen und im Sommer mit So ein einem Schirmchen. Sonnenschutz, sodass er also sein Eis nicht kaputt ging. Das waren Und war es Türken. Milch? Ja, Türken. War Das es waren Türken. Milcheis oder Genau. war es Nein, so Sorbett? das war Milcheis. Das andere weiß ich nicht, weil das habe ich nie Sherbet gegessen. vielleicht, ja. Und dann gab es noch im Winter diese Maroni, die Maroni so Braten, ja, Braterei, die festere. das waren, die hatten auch ein Fes, aber das könnten jetzt auch Türken oder Bosnier gewesen sein. Nicht? Bosnier tragen ja auch zum Teil, wenn sie Mohammedaner Dann sind, Muslime sind, ja. tragen sie ein Fes. In Bosnien gab es eben ja Bosnier, das waren eigentlich Serben, die in der Besetzung von den Osmanen eben zum Islam übergetreten sind. Das Ja, waren die die Bosnier, Bosniaken. die Bosniaken. Dann gab es die Kroaten in Bosnien, auch die da schon ewig gesiedelt haben. Und dann auch eine Gruppe Serben, die von einem Patriarchen aus dem ehemaligen, noch weiter südöstlichen Teil des Osmanischen Reiches gelebt haben und dann dem entziehen wollten und haben sich dann also nach Nordwesten geschoben oder ausgewandert in ein Gebiet, das ihnen von Maria Theresia zugeteilt worden ist, da können sie siedeln. Und daraus ist jetzt dann diese serbische mehr oder weniger Außengebiet, wo auch der serbische Premier vor ein paar, naja, das ist schon lange her, in den 80er, 70er Jahren unbedingt haben wollen, dass das zu Serbien gehört, weil da Serben wohnen. Ja, also Obwohl im heutigen den Bosnien-Herzegowina rund heutigen um Herzegowina Banja und Bosnien, Luka, Banja Luka, das Luka. ist der serbische Teil, Sarajevo ist der bosnische Teil, also Ja. der dann zum Islam übergetreten ist, Und der kroatische Teil ist also von Bosnien der südwestliche Teil. Ne? Also ich glaube, dass wir hier jetzt dieses farbige Bild nochmals von Belgrad, das ist sehr interessant zu hören mit dem Essen und den Arbeitern und den Pferdchen, mit den Wagen und die Holzhacker, dass wir das so abschließen und dann das nächste Mal über das Leben auf dem Dorf, die paar kurzen Jahre, wo ihr dort noch wart, fortsetzen. Hallo Fritz, wir reden heute Abend nochmals über Belgrad, ein zweiter Teil, von dem du mir auch immer in Episoden Verschiedenes erzählt hast, der Beruf deines Vaters, der doch sehr besonders war, wo er da gewohnt und gelebt hat, was deine Mutter gemacht hat und auch deine Schulzeit in Belgrad. Also, zunächst muss ich also feststellen, oder daran kann ich mich zwar nicht erinnern, aber ich weiß, dass die 1928 von Vecmen nach Belgrad gegangen sind. Und in Belgrad hatten wir dann eine Unterkunft oder eine Wohnung, oder hatten sie dann eine Wohnung in einer ärmeren Gegend, bis mein Vater eben eine Arbeit gefunden hat. Diese Arbeit, weiß ich, die war also eine Tätigkeit als Agent einer Schiffsagentur, und zwar von der Cunard Whitestar Line, die die großen Schiffe Queen Mary und Queen Elizabeth hatten, mit denen sie die Auswanderer aus, eben aus der ganz Europa eigentlich nach Amerika gebracht haben. Und alles, was im südostöstlichen Teil, also Jugoslawien oder sagen wir mal Kroatien und Rumänien, Ungarn und Griechenland, Albanien, Mazedonien und alle, wer da eben auswandern wollte, musste in diese Agentur in Belgrad sich sozusagen für eine Überfahrt anmelden. Nicht bewerben oder auch anmelden. Ne? Bezahlen. Ja, und bezahlen. Ne? Und die Arbeit bestand darin von meinem Vater, die Personen, die sich also, die auswandern wollten, in Belgrad am Hauptbahnhof zu übernehmen, sie für ein paar Tage unterzubringen in der Stadt und ihnen die Pässe zu besorgen, die sie brauchen, die Visa, die Transfer, die Trans, ja, Transferwiesen durch die Durchreiseländer, nicht? Denn die Leute wurden dann mit einem, mit einem Zug, nicht? Meistens mit dem Orient Express, über Paris dann nach Cherbourg gebracht und dann übergesetzt nach England, nach Southampton. Dort waren die Schiffe stationiert, und bis dorthin musste die Leute hin begleiten. Das war seine Hauptarbeit. Das geschah vielleicht jeden Monat, kann ich mir vorstellen, vielleicht auch nur jeden zweiten Monat, aber nicht so oft, dass man meint, er ist also dauernd unterwegs, nicht? Sondern die Leute mussten zuerst gesammelt werden, dass sie, sagen wir, mindestens an einen oder zwei Waggons füllen kann vom Orient Express, dass es lohnt, und die dann die Begleitung übernommen hat. Ja, in dieser Arbeit war natürlich für ihn sehr gut und hat sich also dadurch, dass er Deutsch konnte, was auch viele Auswanderer noch, Volksdeutsche in Jugoslawien, auch wieder nach Amerika ausgewandert sind, war er eigentlich gut angesehen bei seinem Chef oder bei Cunard Whitestar Line, nicht? Hat aber nicht nur Deutsche begleitet. Ja, und er hat nicht nur Deutsche, er hat die serbische Sprache beherrscht, er hatte das wichtigste Vokabular für rumänischen Personen oder für Bulgaren oder Griechen, weiß ich noch, dass er immer noch ein paar Sätze wusste, und die musste er dann ja in Belgrad ja auch betreuen. Ja, und so war es dann auch gekommen, dass er wenn er dann weg war, das waren dann mindestens 3, 4 Tage, bis er wieder da war, nicht, hat er immer noch was mitgebracht. Ich kann mich erinnern, dass ich mal einen kleinen Eiffelturm hatte, manchmal auch nur ein Radiergummi, was ich auch nicht da hatte. Mhm. Nicht? Und Bleistifte mit hinten so einen kleinen Gummi dran, das war ja. Doch schon in der Schule ein Vorteil. Wenn ich das sowas hatte, oh ja, wo ist das her und so. Ne? Also jedenfalls, das war noch schon eine Zeit dann, wo ich in die Schule kam, denn ich bin dann 29 auch geboren. Das heißt, er war ja gerade mal ein Jahr in Belgrad. Ja. Nicht? Ja. Darf ich noch fragen, hast du diese Auswanderergruppen dann auch ein, zweimal gesehen, diese Nein. Leute? Aber Nein. er hat das geschildert. Naja, ja, gut, ja, ich habe es nie gesehen, aber ich weiß, dass es ist ja so, wenn man am Bahnhof in Belgrad war, war ja immer ein tolles Riesengewühle und so weiter, nicht? Und da sahen auch viele mit Koffer und allem Möglichen. Das waren alles Auswanderer und die hatten ja, die sind ja nicht alle mit 100 Weizterlein sozusagen nach Amerika gereist. Ja. Da gab es ja den norddeutschen Leut. Aha. Und da gab es die französische Agentur, nicht? Mhm. Und alle drei, also 100 Weizerlein, die französische Agentur und die deutsche Agentur, das waren lauter Volksdeutsche. Ja. Also deutsche Agenten. Mhm. Mhm. Das waren seine Kollegen. Nee, ja, ja. Und die haben sich dann immer geärgert, dass er immer das größere Kontingent hat. Aha. Aha. Aber das war ja auch daran, lag ja daran, dass das 100 Weizerlein die großen Schiffe, der braucht auch mehr. Als sehr berühmte Schifffahrtslinien ist eigentlich Schifffahrtslinie, ein Teil der Auswanderungsgeschichte. Ja. Und man sieht das manchmal in Filmen, die Leute, die Frauen alle mit den Kopftüchern und mit Gold behangen und mit den Bündeln. Da waren auch so Geschichten. Das kann ich dann nachher nochmal nachführen. Also da hatten wir dann auch, nachdem das gut angelaufen ist mit der Arbeit, offenbar hat er viel Backschisch gekriegt und auch sonst sein Einkommen, sodass er dann, nachdem auch Verwandte von Batchman auch in die Stadt gezogen sind, junge Leute, die studiert haben an der Uni in Belgrad, die haben natürlich auch eine Unterkunft gesucht und das hat er natürlich ausgenutzt und hat dann gesagt, ja, dann werde ich mir jetzt eine größere Wohnung suchen. Da kann ich 2 Studenten aufnehmen, dann kriegen jeder ein Zimmer und mit den anderen 2 Zimmern müssen wir dann leben, nicht? Ja. Mhm. Und das weiß ich, dass da immer 2 Studenten waren, die auch essen. Nicht nur schlafen und Badezimmerbenutzung, wenn ihr eins habt, genau. Toilettenbenutzung. Ja, ja, genau. Und da war dann auch Kost ein Bad. Und Logis. Da war ein Bad, ja, Kost und Logis. Deine Mutter hat gekocht. Und deshalb, meine Mutter hat gekocht und eben alles gemacht, was da so notwendig ist. Die Wäsche und da so weiter. Da konnte man eine große Wohnung mieten und das war auch in der Nähe, vielleicht schätze ich 200 Meter maximal bis zum Hauptbahnhof von Belgrad. Mhm. Nicht? Auch für den Vater günstig. Dahin zu kommen, da musste nicht unbedingt jetzt Straßenbahn fahren oder sonst was. Da konnte alles zu Fuß machen. Ne? Ja, und da gab es dann auch, da war ich noch nicht in der Schule. In der Schule bin ich ja erst mit 7 Jahren 36 in die Schule gekommen. Und da hatten wir dann diese große Wohnung nicht mehr. Die Studenten, die ja wahrscheinlich vielleicht 4 Jahre, vielleicht 8 Semester oder wie, ich weiß nicht, ob da bei den Jugoslawen also Semester waren oder ob da eine andere Schule, also jedenfalls, die Studenten waren weg, die Wohnung konnten wir uns nicht mehr leisten, dann sind wir eben in die, auch in eine schöne Gegend, aber auch nicht weit vom Bahnhof, nicht, in die General Geprata, es waren Franzose, General Geprata, Straße gezogen, da hatten wir dann auch nur 2 Zimmer. Küche, Schlafzimmer und ein Klo im Flur. Ja. Nicht eigenes Klo. Ja, also. Ja. Und eben, da war dein älterer Bruder aber schon, schon weg. Wenn ja, du 6 warst, genau. Dann war er schon so, 15 ja, 15, und im Lehrerseminar schon vielleicht. Ja, der war dann schon beim Lehrerseminar in der, zuerst in Verbas. Aha. Dort war er überhaupt. Verbas war die Stadt mitten in der Batschka und da war eine Lehrerbildungsanstalt. Mein Vater wollte unbedingt, nachdem es wenig deutsche Lehrer gab für die Volksschulen, hat er unbedingt haben wollen, dass also jemand oder alle 3 Buben, die er hatte, die sollten Lehrer werden. Und der Älteste war eben 9 Jahre älter als ich, der war dann schon dort als im Internat. Ja, also nicht in der Wohnung. Nicht in der Wohnung, sondern im Souterrain, wo du immer sagst, nur mit den da zwei und ich konnte auch immer sagen, ich habe noch einen älteren Bruder, nicht? Also der könnte mich noch besser schützen, nicht? Obwohl er gar nicht da war. Gar nicht da war. Und jedenfalls nachher bist du dann mit 7 in die Schule gekommen? Schule gekommen und das war dann so, dass ja, es gab eine deutsche Schule für die, also die ersten 4 Klassen Volksschule. Da hat der serbische Staat schon, also war er schon gelangt, dass er also nicht verlangt hat, dass die alle in die serbische Schule gehen müssen, sondern die Volksdeutschen in Deutschland, die hatten alle auf den Dörfern die Volksschule. Wenn man weitergehen wollte, sagen wir ins Gymnasium, dann musste man die serbische Sprache beherrschen. In Schrift und Wort. Ne? Und da war es dann so, dass wir schon Lehrer hatten aus den eigenen Reihen, also aus dem Volksdeutschen Jugoslawien, aber nicht genug. Und das Glück hatte ich dann, dass ich also schon relativ bald, als wir da in Belgrad waren, war dann auch, glaube ich, so 1936 rum, dieser Gegend, wurde schon mal eine deutsche Schule gebaut in Belgrad, finanziert vom Deutschen Reich, damals eben Hitlerreich, nicht? Und diese Schule wurde dann auch mit deutschen Lehrern aus dem Deutschen Reich ausgestattet, ausgestattet, ja. Nicht? Ja. Und das war dann so, dass ich dann, als ich die 4 Klasse Volksschule, da war schon die 4. Klasse, war schon dann also mit reichsdeutschen Lehrern ausgestattet und da hatte ich also dann keine, also es war kein großer Unterschied, nicht? Aber aus dieser Zeit kann ich noch gut erinnern, musste man ja auch die gotische Schrift, die alte deutsche Schrift auch lernen. Das war dann, denke ich mal, vielleicht eine Woche lang oder vielleicht auch etwas länger. Diese spitze Schreibschrift, diese wo alles spitze gleich Schreibschrift, aussieht. Ja, wo mit man vor allen Enden. Dingen bei M und N und U, wenn man da nur Striche hat, ja, auf, ab, da weiß man nicht, was ist, wo ist das U, wo ist das M, wo ist das N. Da musste man immer zwischen M und N einen kleinen Abstand machen, also einen Längenstrich machen, bis man das N macht und beim U musste man ein Häkchen machen. Und da war also, ich weiß noch ganz genau, der Abschluss dieses Unterrichts mit dieser gotischen Schrift war dann also ein Diktat, was der Lehrer an die Tafel geschrieben hatte, abzuschreiben. Und es sollte fehlerlos sein. Und daraufhin hat er dann ein gesagt. Ein Diktat, hat er es ein nicht Diktat. Gelesen? Nein, ah, nein, das ist ein, nicht ein ein Diktat. Abschreiben. Man musste von der Tafel dieses, ja, es hieß Inbrunst, was ich damals überhaupt nicht wusste, was das ist, Inbrunst. Ich hätte es eher vielleicht ans Pipi machen oder sowas gedacht, aber das kann man ja heute mit Sicherheit sagen, das war es nicht. Also jedenfalls hieß es, also für jeden Fehler, der gemacht wird, muss man es 10-mal abschreiben. Naja, das war schon eine große Herausforderung, beziehungsweise auch, mein Gott, der Strafe, die ist ja riesig. Naja, also ich war immer einer, der sich vorgedrängelt hat und so, war schnell fertig, nicht? Und das war ich auch. Und ich ging dann, ja, also ich habe dann mich gemeldet, ich sei fertig. Ja, ich soll es mal zeigen. Nein, ich soll es mal zuerst noch durchlesen und dann soll ich es ihm zeigen. Ja. Dann habe ich es ihm gezeigt. Dann hat er gefragt, ob ich es denn durchgelesen habe, noch einmal durchgeguckt. Ja. Er sagt, jetzt gehst du nochmal zurück und guckst nochmal nach. Da bin ich also zurückgegangen und habe also einmal von einem Platz und habe da wieder weitergesucht, gesucht, gesucht, gesucht. Ich habe den Fehler nicht gefunden. Und nach einer Weile habe ich dann ja auch, war dann auch gefragt, bist fertig jetzt? Ja, ich bin jetzt fertig. Also ich finde keinen Fehler. Ja gut, und dann hat er angefangen. Auf jedem U hat das Häkchen gefehlt. Da hat er angefangen. Eins, zwei. Und da waren 15. 15, 15 U. Und überall fehlte das. Da hat er gesagt, also mal 10 sind 150 Mal abschreiben. Ich habe mich in den Boden geschämt. Und habe dann auch dann daheim so viel Papier gebraucht, nicht? Um zu schreiben. Ich weiß nicht, wo ich das hergekriegt, aber ich habe mich dran gesetzt und geschrieben, geschrieben. Ich war oft auf der Toilette, um es zu schreiben, um meiner Mutter nicht zu zeigen, dass ich was ich da alles so schreiben musste. Ne? Und habe dann vorgetäuscht, ich hätte Durchfall oder sowas und es dauert eine Länge. Und jedes Mal, wenn der Deutschunterricht kam, habe ich mich so bloß nicht melden, ne? Dass der vielleicht auf die Idee kommt, ich war noch immer nicht fertig mit den 150. Ne? Und sage, und als ich wirklich fertig war, dann war ich dann so, da ist meine Last so Erleichtert. erleichtert und dann hat er nie danach gefragt und ich habe mich auch nicht getraut zu sagen hier, weil ich Angst hatte, wenn er da nochmal Fehler findet. Also bist du blieb ruhig. Es wurde nie danach gefragt. Gefragt, aha, Nie danach gut. gefragt. Jetzt Und zu deshalb der ist Schule habe ich noch ein paar Fragen. Hattet ihr auch Lehrerinnen? Hattet ihr auch Mädchen in der Klasse? War es ja, gemischte immer, Klasse? immer in einer gemischten Klasse mit Klasse. Mädchen und Lehrerinnen. Ja, ich kann mich erinnern, dass wir eine serbische Lehrerin hatten für Serbisch, aber das war dann schon in der Bürgerschule. Also jedenfalls in der Volksschule waren es lauter Männer Männer. meines. Aha. Also Und ja, und nachher bin kannst ich du ja. etwas über deine Schulkameraden noch sagen? Hast du Freunde gehabt oder spezielle Leute nicht gemocht und gemocht? Ja, Und gut, es ist, man hat ja nicht zusammen in einem Ghetto gelebt, das ja. haben wir, die Nachbarn, überall Deutsche waren, Ja. es war in der Nachbarschaft, wo wir da leben, wo die Wohnungen, da war nie ein Deutscher. Nachbarn waren alles Serben, nicht? Also, wenn ich hier einen Kamerad hatte, dann war es nur in der Schule und nur für die Zeit in der Schule. Nachher waren wir wieder weit getrennt, was für sich, wo die alle wohnten oder jedenfalls nicht in, nicht einmal in der Sichtnähe. Nicht? Also die waren dann schon, die habe ich dann nachher in der Jugendgruppen und so Probe, weiter, dann hat hast man die sich schon dann gesehen. eher länger Kameradschaften Und dann aufbauen hast du können. Nicht? viel Serbisch auf der Straße gelernt, von den Nachbarn, von den Kindern in der An sich, Nachbarschaft auch. ja, also ich weiß nicht, wie ich zu der, dass ich die Sprache hatte, aber man musste es ja lernen, wenn du alleine, selbst wenn du mit der Straßenbahn fährst oder sowas, musst du die Schrift lesen können. Also, ich meine, mit 6 habe ich sie wahrscheinlich noch nicht lesen können, aber wir hatten ja in der Volksschule eben doch, ich glaube, dass die vielleicht doch schon in der Volksschule war, eine Serbin. Weiß ich noch, Živanka heißt die. Und die war dann so schwarz, also schwarzhaarig und gelockt und war eine schöne Frau für damals für mich. Für die habe ich geschwärmt. Aber die war nur einmal, glaube ich, oder zweimal in der Woche hatten wir bei der Unterricht. Nicht damals also die zyrillische Schrift, aber das musste schon nicht mit der ersten Klasse, es musste, glaube ich, in der dritten und vierten Klasse Klasse gewesen drin. sein, wo man dann ein bisschen gemeistert. Kann mich an eine Grammatik nicht mehr erinnern. Da hat man auch schon mit 9 oder so ja schon ein bisschen mehr Serbisch gekonnt. Ja, und Also wenn wenn ich so natürlich die überlege, Umgebung serbisch ja, war, war die hast du Umgebung draußen Serbisch, serbisch ja, gesprochen mit und dem Serbisch, ich habe sie dann ja auch verstanden, nicht? Ja, oder eben mit Also, der Umgebung, den Börek ja. kaufen Ich und meine, die irgendwelche Nachbarn. Raffinessen in der Grammatik oder sowas hatte ich da. Es war nur die Schwierigkeit mit ein paar Buchstaben, Aussprachen, aber das hat sich dann später ja sowieso automatisch, habe ich das mitgekriegt. Und kannst du etwas zu den sonstigen Fächern noch sagen, was du gerne gehabt hast oder was dich interessiert hat oder was du nicht gerne hattest? Ja, Gott, also ich glaube, ich war in der Hinsicht ein ruhiges Kind. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich einmal, ich hätte schon Wünsche gehabt, wenn ich gesehen habe, was die anderen haben. Die anderen hatten mal schon ein Trottinett und ich hatte noch kein Trottinett. Und ja, das war alles. Ich habe mich dann auch, wenn es geheißen hat, ja, das können wir uns nicht leisten, dann habe ich das also Akzeptiert. ganz akzeptiert und fertig war es, nicht? Das war auch nicht so sehr wichtig war. Ja, als man in die Schule kam, hat man ja dann eine Mütze tragen müssen. Und zwar eine Schirmmütze. Oder Kappe war das sogar, nicht? Da war da vorne dran, wo sonst die Polizei auch ihre Pokaden, Aufschrift hat. Aufschriften haben, hatten wir dann den Jahrgang drauf. Also erste Klasse, zweite Klasse oder dritte Klasse in römischen Buchstaben, nicht? Also Lateinischen. Zahlen, römischen Zahlen Zahlen. sozusagen. Nicht? Und da war ich dann immer froh, wenn ich dann statt 1 die 2 hatte und dann die 3 und dann die 4. Also das war das Einzige, was man tragen musste zur Erkennung, dass ich Keine Schüler bin. Schuluniform Keine sonst. Schuluniform und so, Bist ja in nur vielen die Ländern Kappe du. musste man haben, nicht? Die hatten manche schon dann wieder verloren oder vergessen oder haben sie gestohlen worden und so weiter. Also das war schon mal an der Tagesordnung, dass da sowas dann eben weg war. Und du hast keine Erinnerung, dass zum Beispiel eben jetzt serbische Geschichte wichtig war oder habt ihr auch deutsche Geschichte gehabt, so als kleinere Kinder? Nein. Das war noch nicht so Also in der wichtig, ja, Volksschule war schon von Geschichte keine eine Rede. Rede. Also da war nur Schreiben und Lesen und ja, eben, es war auch Musikunterricht, es war auch ein Sportunterricht, es war in der Schule. Dann, als diese Schule fertig war, die neue Schule, die da vom Deutschen Reich, da war es dann schon sehr modern. Da hatte die Schule große Fenster. Große Fenster, das war eine Aus, wie soll ich sagen, Aus Hängeschild für deutsche Architektur. Die anderen Schulen von Serben, die waren ja, da hast du es nur von außen gesehen, wenn es groß ist, aber die Fenster waren so wie bei einer Wohnung, nicht? Also relativ klein, aber da war es groß, große Fenster. Da waren in einer Klasse immer drei große Fenster, die aneinandergereiht waren, nicht? Und da war auch dann eben dran gedacht, auch für die höheren Klassen dann, wenn man meistens war es so, dass man nach 4 Klassen Volksschule, dann 4 Klasse Bürgerschule, damalig genannt Bürgerschule, mehr orientiert im kaufmännischen Sektor. Und da hat man dann auch einen Physiksaal, schön schräg abge. Eine Aula quasi, ein Hörsaal. Ja, Hörsaal mit, also nur für Physik. Und dann hatten wir auch ein Schwimmbad, um schwimmen zu lernen. Das war die Attraktion. Und ich kann mich noch erinnern, im Treppenhaus, das natürlich auch riesig war, waren immer schon Bilder von der Autobahn. Ja, die war toll, also Deutschland, da schauen wir die Autobahn und die gehen da, die Berge und so. Und die Habe ich Schülerinnen erlebt. und Schüler waren aber alles Deutsche. Es gab keine serbischen Schülerinnen und Nein, Schüler an nein, dieser nein, Schule. also in der Volksschule nicht. In der Viertklasse Volksschule war kein Serb. Wenn ich jetzt sage, dann bin ich in die Bürgerschule, also die Schule hätte sich mein Vater ja auch nicht leisten können. Wir hatten also immer Stipendien bekommen. Was weiß ich, wo die herkamen. Jedenfalls hatte kein Geld gehabt, um jetzt einmal da Schulgeld zu bezahlen. Ich weiß von anderen, Die reicheren Kinder, die damals habe ich es nicht gewusst, aber inzwischen, sag mal, habe ich das auch mitgekriegt, dass da welche zur Kasse gebeten worden sind, die mehr Geld Geld verdient haben, haben. ja. Also es waren auch Deutsche, die ein Geschäft hatten, es waren auch deutsche Advokaten oder eben Juristen, die da waren und auch von der Ärzteschaft Kinder, nicht? Deutsche, die sind dann da schon rein, die mussten bestimmt zahlen. Ne? Ja. Und das Deutsche Reich hat wahrscheinlich auch was bezahlt, ne? Denn die Lehrer wurden ja auch vom Reich bezahlt und nicht von Jugoslawien Serbien, und auch nicht von Serbien. den Eltern der Schüler. Ja. Und dann gab es dann langsam auf den Beginn des Krieges hin Veränderungen. Du hast gesagt, diese Agentur Ja, haben also, dann die Türen ja, geschlossen, naja, diese also ich Agenturen. kann mich noch erinnern an die Olympiade 36. Da war ich ein Kind, aber ich weiß, im Radio man hatte ein kleines Radio, es hatte nur einen Sender damals, nicht? Und da hat man dann, kann ich mich erinnern, noch eine Boxübertragung, ein Boxmeeting zwischen Max Schmeling. Schmeling und dem damals John Lewis, nicht? Oder wie der hieß, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja, einfach der Einmal berühmte hatte Max Schmeling, der ja, berühmte der Max dann Schmeling, ja. gewonnen hat, Ja, oder? einmal gewonnen und Nein. bei dem Revanche hat er, war er Ja, in der verloren. ersten Runde, glaube ich, K.O. Und da weiß ich noch, dass Olympische Spiele waren. Also Fernsehen gab es ja noch nicht, sodass man so keine Bilder hatte, aber man hatte Bilder mal so in den Zeitungen sehen können, obwohl wir nie eine Zeitung hatten, aber mein Vater, der hat ja immer im Geschäft eine Zeitung gehabt und hat damals mal die Zeitung mitgebracht, wenn es was Schönes war, zu zeigen, nicht? Naja, also das war ja nur so nebensächlich. Aber als diese Agenturen dann auf den Krieg hin, der ja 39 Ja, genau, also begann, ich denke, dass das so schlossen, da war das eine bei 37, 38 38. haben die ja schon ein bisschen gezittert, ob sie noch Leute kriegen, die jetzt auswandern wollen in dieser Zeit, wo also man schon sehen konnte, ja, 38 war doch die Sache schon also mit dem Sudetenland, glaube ich, Ja. 38 oder 39, nicht? Und 39 da, begann der Krieg im ja, Prinzip. eben, dann, ich nehme an, ich weiß nicht genau, ich denke, dass das so 37, 38 war mit dieser Agentur, wurde dann aufgegeben und mein Vater hatte dann in diesen Räumen, die wurden ja auch dann anders vermietet, da kam dann ein Kaffeehaus rein. Und in diesem Kaffeehaus saß er an der Kasse, das heißt immer am Ausgang des Cafés musste da sitzen, erhöht, um die Rechnungen, Kennekiste, ja. die der Kellner aufgeschrieben hat, dann eben einzuziehen. Nicht? Da kam niemand vorbei, ohne dass man das bezahlt. Gibt es ja auch irgendwo, habe ich das auch schon mal gesehen in der Schweiz. Ja, Ja, das ja. gibt's und ich kenne es aus anderen Ja. Ländern auch. Und Und dann kam aber offenbar eine Zeit dann, wo du mit dem Vater alleine als Wochenaufenthalter ja, das war dann warst so, in Belgrad. dass ja hier mit der Arbeit, mit dem Café offenbar auch nicht weiterging und zumindest sag mal, auch aufgegeben worden ist. Und man dann hatte mein Vater irgendwie, ich weiß es nicht, wieso er dann diesen Konsul aus der Schweiz, den Vögeli, kennenlernte und der ihn dann auch sofort eben anstellen konnte in seinem Lager Eisenwaren hast du Eisenwaren. Der was hatte gesagt? eigentlich, das war ein Lager für Bleche, für Zinkbleche, für jede Menge anderen Blechen und so weiter. Da musste einer sein, der da Eingänge und so weiter, die Ausgänge und so weiter Kontrollieren und abfertigen abfertigen mussten. Und und auch, er war dann sozusagen der Lagerleiter. Lagerist oder wie man das nennen kann, ich weiß es auch nicht, aber jedenfalls Logistik, würden wir Logistik, es heute sagen. ja, wie immer. Ne? Jedenfalls, das war dann in der Zeit, bevor Jugoslawien von Deutschland besetzt wurde. Das Haus noch, Und deine Mutter vorher, nicht mehr ja, in Belgrad und war. dann hatte man auch in dieser Zeit, es dürfte 39 sein, wo der Krieg schon angefangen hat, hat man ein Haus, wo sie das Geld her hatten, jedenfalls hatten sie es bezahlen können, haben sie ein Haus in einem deutschen Ort, also von Deutschen besiedelten Ort Gesucht, ja. in Syrmien, das ist also der Teil zwischen Save und Donau, kaufen können. Und dann sind wir umgezogen nach eben nach diesem Nowa Pazova. Aber bis dahin, bis wir da umgezogen sind, waren wir natürlich auch noch in anderen Wohnungen. In einer Wohnung weiß ich noch genau, die war dann im Souterrain, dass da immer die Fenster oben, also oben an der Wand waren, nicht? Wie das so die Kellerräume haben, nicht? Und da, das war eine an der Brücke, die Straße weiß ich nicht mehr, an der Brücke, die Hängebrücke, die über die Save ging, nach Semlin. Das war übrigens eine Brücke, die ist von Deutschen gebaut worden. Also die Deutschen waren natürlich nicht da, das war so eine deutsche Firma nur, die das gebaut hat. Nicht? Und von Dann hat dort man seid sich, ihr ins ja, Dorf dort sind wir ins Dorf gekommen. in nach Nova Es war das Pasova. Problem, dass mein Vater ja noch eben die Stelle bei Vögeli hatte. Das hatte ja sonst keinen, sagen wir, Nachteil gehabt. Jedenfalls sind wir dann immer von Nova Pazova mit dem Zug nach Belgrad gefahren, Du und der wobei, Vater, ja, Mutter. beziehungsweise wir waren dann in einer Einzimmerwohnung, hat der Vater gemietet, wo wir zwei dann eben gewohnt haben. Und am Wochenende waren wir dann wieder nach Hause gefahren und so hatte sich das, nehme ich an, fast ein Jahr hingezogen. Und dann 1941, weiß ich noch, als die Deutschen in Jugoslawien, ja, ich muss sagen, einmarschiert sind, Durchmarschiert mehr oder ohne weniger. Kampf, ohne einen Schuss abzufeuern, gingen sie in Nowa Pazova. Die ganzen Menschen waren da, haben geguckt und gejubelt und wie die Panzer da auf dieser Hauptstraße Richtung Belgrad fuhren, nicht? Also das war im April 1940, 41. 1941, 1941, April, ja. ja. Und jetzt war die Sache so, dass wir nicht mehr so ohne weiteres nach Belgrad kamen als Nova Pazova, weil jetzt die Grenze, da wurde ja dann der Staat Kroatien gebildet. Und dieser Staat Kroatien, der hatte sozusagen wie ganz Syrien eingenommen. Das heißt also das ganze Gebiet bis an die Save in Belgrad. Das heißt, vis-à-vis von Belgrad war dann schon Kroatien. Und wenn wir nach Belgrad wollten, mussten wir jetzt über eine Grenze. Und die war bewacht sowohl von dem deutschen Militär als auch vom kroatischen Militär. Das kroatische Militär natürlich auf der Seite, wenn man nach Belgrad wollte, dann das deutsche Militär. Und dieser Umstand war natürlich etwas ungeschickt, also es war auch immer nicht so Beschwerlich, einfach, ja. beschwerlich. Und außerdem Unsicher. war das dann auch so, dass mein Vater dann, der war dann 40 Jahre, 41 Jahre, ist dann auf der kroatischen Seite, ja, eingezogen worden zum Militär, aber nicht zum kroatischen Militär, sondern zum Militär, deutschen Militär, das die Bahnstrecke zwischen Belgrad und Zagreb kontrolliert haben, bestimmt bewacht haben gegen Partisanen, sodass er also dann nicht mehr in Belgrad Ja, sein sein konnte. konnte, der Dann hat er die wurde die Stelle Wohnung aufgegeben. aufgegeben, auch Die diese Wohnung Wohnung. wurde dann aufgegeben und dann, ja, was mache ich? Ich konnte nicht während des, sagen wir, zwischen der Schule, So. ich wollte die Schule noch fertig machen. Und dann war es so, dass, ja, wo kann ich denn alleine sein? Inzwischen hat mein Bruder geheiratet. Der Christian, der Ja, der ältere älteste Bruder, Bruder, der 9 Jahre älter war als ich, hat geheiratet. Auch eine Volksdeutsche von Belgrad. Und da konnte ich bei seinen Schwiegereltern, also bei den Eltern dieser Frau, seiner Frau, konnte ich dann dort wohnen und in die Schule gehen. du hast von dem das letzte Mal gesprochen, dass du Ja, da mal krank warst und sie dich genau, so ist betuschelt es, genau, haben, aber hier ist jetzt klarer, warum überhaupt diese Lösung gesucht ja, wurde. und da war ich dann auch langen Schulweg gehabt, nicht, bis ich die wohnten in einem reichen Viertel, ihr Vater von meiner Schwägerin, nicht, der Vater war der Leiter der Mercedes-Benz-Vertretung in Belgrad, nicht? Aha, nicht schlecht. Und deswegen konnte ich dort auch, habe eine Villa dort gemietet gehabt und dann konnte ich dann dort ein Zimmerchen haben, nicht? Aus der Zeit. Aus der Zeit, wo du aber mit deinem Vater in dieser Einzimmerwohnung wohntest, hast du immer auch eine witzige Anekdote, lustige Anekdote im Nachhinein erzählt, dass du von Ach einer so, Sportübung ja, jetzt kamst. weiß ich, was du meinst. Ja. Es war ja so, als dann Belgrad eben von Deutschen besetzt worden war, gab es ja dann auch schon gleich ein Kulturbund von deutschen Mitgliedern, die dann sozusagen das mehr oder weniger übernommen haben, was Hitler gemacht hat. Nicht? Also die Jugend wurde also Hitlerjugend genannt und die wurden dann auch registriert und dann hat man dann auch gewusst, wer alles noch in Belgrad sich zum Deutschtum be sag mal, bekennt, nicht? Und letztlich war dann also sozusagen, war ich noch bei den Pimpfen, Das sind die Kleinen. bei den Kleinen, das sind die von 9 bis 13 Jahren. Mit 14 kommt man dann in die Hitlerjugend. Und dann hatten wir schon Uniformen gekriegt, diese braunen Hemden und Braune kurze hatte Hosen. kurze Hosen, nicht? Und auch ein Winteruniform, das waren ja schwarze Jacke, schwarze Skihosen, die da so unten auch zu waren, nicht? Und eine Schirmmütze. Ja, da muss ich noch irgendwo Bilder haben. Also ich weiß nicht, habe ich diese mal gezeigt? Weiß ich Mit jetzt nicht. Nein, Hitlerjungen als Hitlerjungen, glaube ich nicht. Müssen wir im Fernsehen gucken, ja. da? Das hat Also ja der Dings jedenfalls, eben dann aufgenommen. war es ja so, ich war dann, ja, ich war ja am Wochenende eigentlich zu Hause in Nova Pazova, wo wir das Haus gekauft haben. Aber sonst nur die Tage, wo ich in die Schule musste, war ich bei diesen Schwiegereltern da von meinem Bruder. Und am Wochenende war dann mal eben ein Geländespiel angesagt, was ja nicht jeden Samstag oder jeden Sonntag war. Jedenfalls musste ich dann also übers Wochenende da bleiben. Aber war das nicht in der Moment, Moment, Wohnung? das, Nein, nein, nein, nein, das war das, in der Wohnung Entschuldigung, noch das in war noch in Belgrad. der Wohnung mit dem Vater. Ja. Ja, waren die Deutschen ja auch schon da. Und da habe ich dann das Geländespiel mitgemacht. Bin dann spät, also spät für uns Jungs natürlich so 7, 8 Uhr heimgekommen, habe mich wahrscheinlich hingelegt und habe geschlafen am nächsten Morgen. Also am Abend sollte eigentlich mein Vater zurückkommen, aber den habe ich schon mal verschlafen. Ich habe also geschlafen so fest, dass mein Vater mit Klopfen und Rufen und so weiter und ich bin nicht aufgewacht. So musste er erzählte mir nachher in der Früh, als ich wach geworden bin und dann mein Vater das sehe, so, ja, wie bist denn du reingekommen? Ich habe dich doch gar nicht reingelassen. Ja, sagte er, ja, du hast mir große Sorgen gemacht. Ich wusste nicht, bist du nicht da oder ist es was passiert oder was, nicht? Und dann habe ich beim Nachbarn mit dem Beil sozusagen die Tür aufbrechen müssen, da müssen wir jetzt das Schloss noch reparieren, nicht? Ja, sag ich. Und das war nach diesem Geländespiel, das war dann ebenso Räuber- und Gendarmspiel. Da hat man ja was für sich rumlaufen müssen und da war ich total müde, dass ich also nicht. Und ein andermal war es ja auch noch mal so, als ich bei den Schwiegereltern war, war es ja auch mal so, dass ich furchtbar müde war, beziehungsweise in der Früh also festgestellt habe, dass ich eine Lähmung in den Beinen hätte. Und da war diese Mutter da, diese Mutter von der Schwägerin, ach Gott, ja, du lebst, nein, nein, also, und ihr Ehemann hat immer gesagt, der brauchst du nicht wundern, wenn der noch einen Geländespiel jetzt gemacht hat, hat der Muskelkater. Der hat Muskelkater und tatsächlich, ich meine, man hat den Arzt geholt und der hat festgestellt, den Muskelkater, nicht? Und so hat man uns doch, also, getrimmt, also wie trimmen kann ich jetzt sagen, aber wenn man ein Ah Geländespiel macht, ja, was weiß ich, mit Ertüchtigung, Ertüchtigung, genau. Ich meine, paramilitärische es war ja so, Ertüchtigung. dass man das Fähnlein waren dann praktisch 3 mal 30, das sind also rund 100 Kinder. Wie eine Haben wir Kompanie. die Hälfte, waren die Blauen, in die andere Hälfte waren die Roten, die haben dann so ein Band gehabt, nicht? Das waren Da die habt ihr Räuber und Roger Gendarm Gendarm gespielt. gespielt. Die einen mussten eben ein Fliehen sie Versteck müssen. suchen, wo sie einen Schatz begraben oder schützen oder bewachen und die anderen mussten eben angreifen, nicht? Und da war meistens eine große Rauferei, die habe ich also nie mitgemacht, war ich immer abseits, denn da habe ich immer Angst gehabt, nicht? Also meine, ich habe da mitgemacht, wo es ging jetzt einmal festzustellen, wo die sein könnten, nicht? Man hat ja und das Aber du warst keiner Aufruhr, das ist kein klar. Raufbau, nein, nein. Obwohl ich dann nachher Jungzugsführer war, das heißt also, beim Jungzugsführer heißt es, der hatte dann 30 Kinder, die er betreuen musste. Betreuen heißt auch, dass du, wenn die Fernbleiben. unentschuldigt fernblieben, dann musste ich sie aufsuchen Zu Hause. und zu Hause. Und es waren manche, drei oder zwei waren da aus einer Gegend. Da war wahrscheinlich nur die Mutter eine Deutsche, während der Junge, also der Der Vater, Vater. Serbe war und da habe ich mich nicht hingetraut. Nicht? Und von einem Kind hast du mir erzählt, der Ja, einfach nicht geeignet war, das war so ein, hat mir eigentlich gefallen, beziehungsweise hat mir leid getan, dass er da also etwas machen musste, wofür er gar nicht geeignet war. Und da hat auch mal gefehlt, dann bin ich dann hingekommen, da war er tatsächlich krank. Dann habe ich mitgekriegt, da war der Vater gerade zu Hause und der war vom Orchester, war er Bratsch oder also jedenfalls Violine, vielleicht auch Cello, weiß ich nicht mehr genau. Jedenfalls hat er dann von Begeisterung erzählt, wie sein Sohn Flöte spielen kann. Ne? Jetzt Flöte habe ich nicht damals gar nicht gewusst, was eine Mit Flöte ist. Ich habe diesen manchmal so eine Holzflöte da, so war. eine Querflöte schon. Jetzt hat er, nein, nein, ja, der hat Querflöte gespielt. Nicht? Und dann hat er mir sogar was vorgespielt, da war ich so eine, dann hat der Vater auch gemeint, der ist sehr, sehr zart und so weiter, ist vielleicht, was wir da machen, nicht gerade. Naja. Und dann habe ich ihn sozusagen entschuldigt für ewig. Nicht? Er musste nicht kommen, wenn er nicht will. Und wenn, sagen wir mal, eine Vollzähligkeit da sein muss, habe ich dann gesagt, es Also, kommt, da wird kein nichts gemacht. Da braucht man nur rumstehen und stramm stehen oder sowas da. Ne? aber du hast mir auch erzählt, du bist tatsächlich mit deinem Fähnlein oder Ja, deinem so. Zug Ja. oder wie das hieß, Ja, bist da durch das die war dann Straßen so, gelaufen. ja, dass die, Als ja, kleiner die, Junge. es gab ja eine deutsche Botschaft und diese deutsche Die Botschaftsangestellte, die haben ja auch Kinder gehabt und die waren auch in einer eigenen HJ oder Hitler oder Pimpfen organisiert, nicht? Und die haben dann eben uns eingeladen. Und dann wurde ich abkommandiert mit meiner Fähnlein, ich soll dahin. Wenn ich heute so nachdenke, dass ich gerade mal dort 10 Jahre alt war oder 11 Jahre, mit 11 Jahren marschiere ich da mit 30 Ja, vielleicht warst du Gleichaltrigen, zwölf nicht? Ja, oder da so. durch durch die Hauptstadt, also durch die Stadt, durch das Zentrum durch, nicht? Mit singenden und singend, nicht? Mit Marschliedern, nicht? Bis zu dieser Botschaft. Ja, verrückt. Ja, das Was war Sie mit schon. Kindern eben gemacht haben als Kind, Ja, machst du das? gut, Das aber ist das hat klar. man ja dann nie Nicht gehabt. reflektiert, ja. Nein, man in der Zeit, die Serben haben keine Ja, Jugendschaft gehabt. Die klar. haben zwar auch eine, die haben eine Jugend, auch eine gehabt. Der Name fällt mir jetzt nicht ein, aber das war auch eine, aber nicht so Ja, militärisch, sondern klar. mehr auf Turnen. Turnen, also wie soll ich Oben sagen, Turnen, großen, nein, auch Ringe Gymnastik, und nicht? Bewegungs. So gleiche Übungen, Turnen. 1000 Leute da, nicht? Und so, mit 1000 Kindern, so, das haben sie gemacht. Nicht? Die hatten dann ein rot gestreiftes Hemd und eine Baskenmütze aus Rot, glaube ich. War Ja, das oder vielleicht schon auch als auch ein bisschen. Ertüchtigung Aber gedacht, weniger, es Militär. war so mehr vielleicht mit dem Pfadfindern vergleichbar. Aber viel mehr mit Gymnastik, weiß ich noch. Da waren viele auch so Aufführungen in Stadien so von diesen Dann hast du mir Jugendschaften. noch, glaube ich, aus der Zeit, wo du bei diesen Schwägern eben da warst, zwei, dreimal erzählt, als du dich im Zug mit Ach dem Weg so, verirrt hast, oder? ja, das war ja auch sowas. Das Da gehört musste ich dahin, oder? ja, das ist, eine Zeit lang bin ich ja dann ja von Nova Pazar nach Belgrad in die Schule gefahren. Das war noch, als noch keine Grenze war. Da kam man noch so durch. Und da musste man um 5 Uhr aufstehen, damit ich um 8 Uhr dort bin. Es musste umgestiegen werden, sodass ich also nicht immer gleich Anschluss hatte. Also jedenfalls, normalerweise sind es bloß 25 Kilometer gewesen, aber es war eben, ich musste so früh aufstehen, dass ich vom Bahnhof dann noch zur Schule laufen kann. Das war dann schon mal ein Kilometer oder so, vielleicht auch mehr. Und da war ich natürlich schon müde bei der Heimfahrt. Bei der Heimfahrt ist mir dann mal passiert, dass ich denn, ich hatte eine Monatskarte, dass ich dann über den Bahnhof bin eingeschlafen und bin über den Bahnhof weggefahren bis nach, was weiß ich, nach Ruma hieß dieser Ort. Das waren dann, meine ich, 3 Stationen weiter. Bin ich aufgewacht und habe dann, hab gesagt, ja, wo sind wir denn jetzt? Es waren lauter, also keine Deutsche in diesem Abteil. Und dann habe ich gesagt, ja Gott, ich sollte ja in Nova Pazar aussteigen. Jetzt, wo sind wir in Ruma? Ach Gott, ach, ja, wie komme ich denn jetzt nach Hause? Ich habe doch gar kein Geld. Und ach Gott, und dann haben sie gesammelt und haben mir die Rückfahrt gegeben, dass ich bei der Rückfahrt das bezahlt. Ja, Also kam ich mir wie ein Bettler vor. Obwohl ich ja nicht verlangt habe, sondern ich habe nur gejammert und überlegt, ja, ja, was mache was ich denn noch ein jetzt? Wie Kind. kann ich denn, die wissen, meine Mutter wird jetzt warten und ich meine, da hat man noch kein Telefon, von Handy kaum zu sprechen und so was. Also das war schon ein Schock für mich, nicht? Dann kamst Aber du es, aber dann gut kam ich dann zurück, verspätet aber zu Hause später, und an. dann war auch dort, ja, wo bleibst denn so lange, wo bleibst du? Haben wir schon gewundert, wo ist denn, bist du was passiert oder so? Müsste schon längst da sein, der Zug war schon da und so weiter. Wir hatten ja da in der Bahnhofstraße gewohnt, sodass meine Mutter immer wusste, wann der Zug kam. Also es gab einen Zug, der durch dieses Nova Pazar Ja, eine fuhr. Haltestelle. Ja, Eine das Haltestelle, stimmt. also am Rand, das Wie war viele nicht mehr. Einwohner hatte dann das Dorf? Ja, das Dorf hatte 6000 Einwohner. Einmal, ja, Lauter super. Schwaben, Ja, also und großes zwar Dorf. Schwaben aus der Gegend von Reutlingen, wo sie dann letztlich auch nachher hingeflohen sind, als diese Flucht da Damit sind wir ein bisschen beim nächsten zum Ende, Kapitel ja. Nein, angelangt, ich wollte nur nämlich. mal sagen noch, also viele hatten die serbische Sprache nicht gekonnt. Die nur, also die Bauern, die sag mal, nur die Volksschule gemacht haben, die hatten es ja nur in Deutsch gemacht, in deutscher Sprache. In Und dem Dorf dann, ja. waren viele Großmütter oder sowas, die konnten nicht Serbisch, Ja. nicht? waren dann schon auf Okay, die schon, ah Gemeinschaft ja, schon auf die angewiesen. Gemeinschaft angewiesen, nicht? Das gab auch Dazu keiner, du? Ja. werden wir ein neues Kapitel machen, ja? Ja. Nova Pasova Nova Pasova, als neues bin ich Kapitel. muss. Dann schließen wir jetzt hier die Aufnahme ab, wenn du das Gefühl hast, du hast alles jetzt noch zu Belgrad, zweiter Teil, erzählt. Hast du noch etwas, was Ja, da würde ich. fehlen würde? Ja, gut, also als Hitlerjunge hat man natürlich jetzt auch viel Gemeinschaftes Ausflüge gemacht und darunter war auch ein Ausflug auf dem Schiff zum Eisernen Tor. Ja, Zum Eisernen dort, Tor. wo es eng wird. Dort, wo es sehr eng Eng wird. wird, Und ja. da kann ich mich noch erinnern, dass als wir dann durchs Eisernen Tor fuhren, hat es geheißen, also am Anfang, nicht? Man soll sich verteilen, die Hälfte auf der einen Seite und die andere Hälfte auf der anderen Seite. Es sollte nicht so sein, dass man von einer Seite auf die andere Seite rennt und sozusagen alle Kinder dann auf der linken Seite sind. Und es war auch dann notwendig, denn diese Enge, das war schon Da für mich waren noch die damals, die Stromschnellen. waren noch die Stromschnellen, weil ja jetzt ist es ja dort aufgestaut und jetzt kann ich auch die Schifffahrt, kann ja jetzt dort überhaupt durchfahren bis an die Mündung ins Schwarze Meer. Vorher war es nur bis zu einer rumänischen Stadt möglich, dann war es nicht mehr möglich, mit dem Schiff weiterzukommen, nicht? Das war natürlich auch ein Ausflugsschiff, das war nicht sehr groß heute fahren sie mit großen Schiffen ja auch da durch, nicht? Und Also, was war dann nach dem und da Ausflug? war das dann so, dass es war eine Traubenzeit, also muss es im September oder Ende August gewesen sein. Meine Schwägerin, die mir schon bekannt war, war noch nicht verheiratet, aber ich wusste, dass sie meinen Bruder heiraten wird, nicht? Die war auch auf dem Schiff, die hat ja auch irgendeine, die war ja Lehrerin auch schon, die hatte da ja auch eine Schulklasse mit, Mädchen. Und als wir dann, ah ja, und so, da hat sie mir Trauben geschenkt. Als mal angehalten worden ist, hat mir dann Trauben gegeben. Ja. Und ich habe die dann so, ja, ich habe sie halt gegessen, nicht? Also von Waschen war gar keine Rede, nicht? Und dann war es natürlich so, dass ich so dringend auf die Toilette musste. Ja, vom Traben, Und jetzt war die Toilette, nur eine Toilette da und die war besetzt. Und ich habe draußen rum die Beine zusammengehalten, ach Gott, und geklopft. Und dann endlich, bis der rauskam, ich habe es gerade noch geschafft. Ach, es bleibt dir das in bleibt mir noch Erinnerung. in Erinnerung, Ja. wie soll ich sagen, Und dann diese hast du Durchfall durch, bekommen, naja, dass ich wahrscheinlich, also, ja, sagen von wir, den dass ich los Trauben. bin, nicht? Ja. Ja, also das Und da ist so. hast du gar nicht so viel gehabt von der schönen Schifffahrt, oder? Nein, Aber ja, diese nein, Stromschnellen sind dir in Erinnerung. das war vorher alles, nicht? Das war, denn das war ja doch, das war ein Tagesausflug, nicht? Und das war gleich am Anfang. Ich glaube, das war da, wo wir mal gehalten haben, das war Smederevo, da war gleich da, wo wir gehalten waren, auch ein Badestrand. Und da sind wir auch baden, sind also welche waren da auch beim Baden dabei, nicht? Und da konnte man auch Trauben kaufen, das weiß ich noch. Ich hatte kein Geld dazu, aber die hat mir dann sowas gekauft. Ne? Auf alle Habe ich Fälle, ihr aber nicht erzählt. ja, auf alle Fälle hast du mir gesagt, auf unserer Donaufahrt, Ui. ja, da war ich schon und da war noch, war das noch ganz anders. Jetzt Ja. haben wir gerade eine Stunde gesprochen und ich möchte das hier jetzt als Belgrad 2 beenden Ja. und dann ein neues Kapitel eröffnen. Es gibt noch ein, zwei Ergänzungen, Fritz, zu deiner Kindheit, die noch in die Jahre Belgrad gehören, die du noch erzählen wolltest. Als Nachtrag. Und nachher kommen wir dann nochmals zu Nova Pasova, wie ihr dahin gezogen seid, aufs Dorf, warum auch, aber jetzt noch zwei Ergänzungen. Urlaub haben wir eigentlich Urlaub. nie gehabt, so dass die Eltern mit den Kindern da irgendwo hinfahren. Es war eigentlich überhaupt mein Vater, kann ich mich nicht erinnern, dass der je einen Urlaub bekommen hatte. Für den war Urlaub Und zu Hause überhaupt, sein, wenn ja, schon. also in Belgrad da bei der, hat er ja gearbeitet, nicht? Bei der Schifffahrtsgesellschaft, nicht? Aber einmal waren dann meine Mutter und ich und Richard. Christian war ja sowieso immer irgendwo extra. Und da waren wir dann nach Medvode. Hat der Vater offenbar das machen können. Ein kleines Häuschen war das so zu mieten. Ja, das war da eben so ein Park. In dem Park waren so alle 20 Meter irgendwie so ein Häuschen oder was. Nicht? Und das konnte man mieten. In Kam ich in Slowenien, Slowenien das damals und noch nicht Slowenien war. ja, doch, schon immer Slowenien, Slowenien. innerhalb des jugoslawischen In den Reiches, Bergen. ne? In den Bergen, und zwar Medvode heißt ja eigentlich Medjugorje, genau genommen wäre das Wort, aber das hat sich so abgeschliffen zu Medvode. Man könnte meinen, es hat was mit dem Bär zu tun, aber das ist nicht so, denn es ist Zusammenfluss zwischen den zwei Flüssen, die die Save dann auch bilden letztlich. Und an diesem Zusammenfluss, da ist Medvode, also zwischen den Wassern, Wassern, zwischen den Wassern. Ja, Medvode, genau. Und da waren wir dann, haben wir so Ausflüge gemacht. Da war auch dieses Bledsko Jezero. Der einzige schöne, da war auch ein Urlaubsziel des serbischen Königs. Nicht, der jugoslawischen Königs damals. Das war schon etwas mondän, aber das habe ich so nicht erfasst. Aber ich kann mich erinnern, dass man da an der Save, die da noch sehr seicht war, im Wasser dann immer waren, weil es ja Sommer war. Und da konnte man quasi ein bisschen rumpanschen, schwimmen konnte ich ja noch gar nicht. Da war ich vielleicht 7 oder 8. Und das war ein Erlebnis für uns überhaupt. Ach Gott, nicht nach Betschmen oder zu den Verwandten von meiner Mutter oder Vater, sondern einmal ganz woanders hin, nicht? Das ist eben auch ein Erlebnis, was im Kopf hängen geblieben ist. du hast ja mich, als wir dort in Slowenien waren, dorthin geführt, zu diesem runden See, diesem Jezero. Und dann hast du mir auf einem Berg, dem Triglav, Der Triglav erzählt. erzählt, Und ja, war dort das der waren wir höchste. zusammen und du hast dort viel geschwärmt, dass du das kanntest und dir in Erinnerung geblieben ist. Ja, das war für mich was Neues. Wir waren sonst immer entweder in Betschmen oder wir hatten ja immer 3 Monate Ferien da im Sommer. Für Und die da waren wir Bauernkinder, immer, dass die zum genau, Bauern, den Eltern Und helfen. einmal und ein andermal waren wir auch eben bei Verwandten, und zwar bei der Schwester meiner Großmutter, Ja, die Großtante. Großtante, die war verheiratet mit einem Scherer und das war im rumänischen Banat. Da waren wir dann auch mal und der hatte diese Familie, die hatten 2 Söhne, soviel ich weiß, mehr nicht, was schon mal dahin, das waren die Reichen, die hatten nie viel Kinder, nur die Armen hatten viel. Und die hatten dort einen Salasch. Salasch war also eine Bezeichnung für einen Hof, der nicht im Ort war. Da hatte man meistens noch ein Winterquartier, aber sonst im Sommer war man im Salasch. Das war dann der Hof mitten auf dem Gebiet der Felder. Also der hat ja ein Gro also wenn jemand vielleicht paar Hektar Feld hatte, der hatte dann sozusagen mitten auf diesem Gelände dann einen Hof gebaut, nicht? Und der hatte dann auch Pferde und da kann ich mich erinnern, da hat es geheißen, ja, also jetzt müssen wir mal an dem Samstag die Pferde waschen. Ja, habe ich mir gedacht, ja, wo geht es dann hin? Ja, dann reiten wir hin. Was reiten? Habe ich mir gedacht, oh je. Und dann war das auch so, dass es da in der Nähe ein Flüsschen war oder ein Bach. Und da war dann auch die Möglichkeit, so Pferde zu waschen. Das hat man offenbar nie im Hof gemacht, sondern eben da an diesem Ja. Wasser. Und jetzt sollte ich, ja, da wirst du auf das Pferd gesetzt und dann reiten wir. Ja, die hat ja Ohne genug, Sattel oder mit Sattel? nicht ohne Sattel. Und da sollte ich mich dann an den Nee. Mähnen halten, ja, festhalten, halt so runterducken. Und ja, da war ich vielleicht 10 Grad. denke ich, 39 vielleicht, ja. Und jetzt habe ich immer Angst gehabt, weil ich wusste, Pferde, wenn sie, sagen wir, von einem Auto, das ja noch nicht so oft vorkam, aber mal Auto kam, haben die gescheut und sind dann davon gerannt. Und da konntest du sie nicht mehr aufhalten. Ach, okay. Und jetzt hat es auch geheißen, ja, da müssen wir dann da an der Schranke, da wo der Zug vorbeigeht, ja, da musst du dann halten. Und das Pferd bleibt sowieso auch stehen, nicht? Und oh, ich gedacht, hoffentlich kommt kein Zug, hoffentlich. Und da sage ich, ich kann doch das Pferd nicht festhalten. Die anderen zwei waren immer hinter mir. Ich war immer vorne weg, musste ich reiten. Mhm. Und dann war kein Zug gekommen. Und es war alles völlig ohne Probleme. Allerdings, der Hintern hat mir schon wehgetan. Ne? Da habe ich gedacht, also, ohne Sattel. Und die sind da ohne Sattel, da haben alles ohne Sattel gemacht. Ne? Mhm. Weil sie, normalerweise haben sie die Pferde ja nie geritten, nur zum Waschen. Ja. Sonst waren sie immer eingespannt. Ja. Für einen Flug oder sonst wie für die ganze Arbeit. Die haben ja keine Traktoren gehabt oder sowas. Alles wurde mit den Pferden gemacht. Ja. Und dann war das aber vergnüglich, bist du dort ohne deine Eltern. Nein, mit der Mutter. Mit der Mutter. Vater war nie dabei, nicht? Und da habe ich mitgekriegt, wie sie da, also die hatten auch Mohn angebaut und den hat man dann die Köpfchen abgeschnitten und musste dann den Mohn, da habe ich dann auch so ein bisschen rumgemacht und Mohn rausgeschüttet, ne? Mhm. Das waren dann lauter diese Körnchen. Dann hast du mir mal erzählt, dass man den Kindern ein Knäuelchen Mohn in einem Tüchlein gesteckt hat. In diesem Zusammenhang könnte man es erwähnen, dass man ja, also um ein Kind zu beruhigen, wenn es dauernd geschrien hat, hat man da so ein, also es ist das so ein, wie kann man denn sagen, ja, wenn ich, sag mal, im Taschentuch, sag mal, so einen Knoten mache, so ein Schnuller, und da war der Mond drin, und dann hat man das, und da war das tatsächlich, also, was ich so gemerkt habe, meinte ich immer, da war es gleich ruhig. Also schon betäubt worden. Ja, das war so, und dort, ja, da habe ich eigentlich, die hatten ja keine kleinen Kinder, so da, ich habe immer mit den großen Söhnen da gearbeitet, haben sie mich immer mitgenommen, da mitgenommen, dort mitgenommen. Ne? Aber hast du es als gute Erinnerung? Ja, das habe ich bist noch aber gut nur einmal dort gewesen. Nur einmal dort gewesen, nicht? Und da ist es so, dass ich, naja, das ist jetzt vielleicht nicht richtig. Ja. Gut, dann lassen wir das so als Ergänzungen. Nein, du wolltest also, noch was sagen zu Belgrad, dass du als mit deinem Zug durch die Straßen gegangen bist. Ja, genau. Das war aber jetzt dann schon in der Besatzungszeit. Aber vorher wollte ich noch sagen, grundsätzlich in Belgrad war es ja im Sommer auch sehr heiß und im Winter sehr kalt. Man wusste genau, zu Weihnachten, zu deutschen Weihnachten, gibt es ein Glatteis. Mhm. Das war die sogenannte Koschawa. Das war also ein Regen, ein Eisregen. Ja. Und da Belgrad sozusagen Großteil auch am Hang war, ja, war das also ganz klar, die Stadt hat da nichts gemacht gegen diese, das musstest du als Fußgänger, wenn du da rausgingst in dieser Zeit, das waren dann meistens so 3-4 Tage, und du musstest raus, da musst du, das war so ein Hanfsack, da war Asche drin. Asche, die hat man dann ja im Winter ja sowieso schon gehabt, weil man ja da geheizt hat mit Holz. Und mit diesem Asche musstest du deinen Weg auf dem Gehweg sozusagen aufstreuen. Ich meine, da sind andere Leute auch, die müssen auch streuen. Also war dann mit der Zeit schon sehr viel Asche. Schwarze Asche auf dem Eis. Also von wegen, dass da jeder Hausherr vor seinem Haus das Eis wegmachen muss. Das war gar nicht. Also weiß ich, da ist man rumgerutscht wie noch was. Aber man hat auch den Ausgang beschränkt auf, sagen wir mal, aufs Notwendigste, nicht? Aber man wusste ja auch, dass es dann nach 3-4 Tagen rum ist. Ne? Und eine ähnliche Konstellation habe ich ja vernommen in Triest, dass wenn dort die Eiswinde kamen, und da hat man in der ganzen Stadt Seile entlang der Hausmauern gemacht, dass sich die Leute an den Seilen halten konnten. Ja, also das wäre gar nicht möglich. Das war so relativ steile Straße. Zum Hauptplatz von Belgrad, die Terrasia, das war ja da doch auf der Donau, also da warst du da ja mit, da haben wir es ja gesehen. ist natürlich, wenn man es jetzt sieht, ganz anders in Erinnerung. Man hat es viel wuchtiger und größer und schöner gesehen. Heute ist es also relativ, ja, mickrig gegenüber anderen. Aber als Kind nimmt man als das Kind anders wahr. Nimmt das anders wahr, ja. Willst du jetzt noch das erzählen von der Hitler Ach so, ja. Als Pimp, ja, das war dann, Straßen ja, als wir dann, als Belgrad dann besetzt war, da hatten wir ja so die Hitlerjugend gehabt. Das waren also alle Deutschstämmigen, ja, die hatten also so weit sie einen deutschen Vater hatten. Es gab auch Mischehen, wo die Deutschen einen Serbin geheiratet haben. Da war es schwierig, diese Kinder also mitzunehmen zum sogenannten Dienst. Mhm. Was weiß ich, einmal in der Woche, ne, da hat man was ein bisschen exerziert, auch so gemacht wie beim Militär, obwohl das ja alles kindisch war. Ne? War nichts Ernstes dabei. Ne? Aber wir hatten dann mal von der Botschaft, die deutsche Botschaft in Belgrad, die hatten ja auch Kinder und die waren auch organisiert in der Hitlerjugend und diese Gruppe hat uns dann eingeladen mal und dann war das so, dass du kriegst die Einladung und ja, wer macht das jetzt, wie ist das jetzt, hat es geheißen, ja, wer hat denn Zeit, ja, da bestimmen wir, der Fritzle macht das, nicht? Ich war da der Fritzle, weil ich vielleicht etwas kleiner war als die anderen und da musste ich mit einem Jungzug, also ich war ja damals sozusagen Jungzugführer, da waren also 30 Kinder in meiner Gruppe. Alle unter 13. Alle unter 13, 9-Jährige, 8-Jährige vielleicht auch schon mal. Ne? Und ja, dann habe ich gedacht, ja, da müssen wir jetzt dahin marschieren. Und das war dann von unserem Basis sozusagen, wo die Hitlerjugend von der Donauschwaben sozusagen auf die Belgrade da ihre Basis hatten, musste ich da zu dieser Botschaft marschieren. Das war dann, denke ich, schon, wenn ich so schätze, gut über einen Kilometer, wenn er doch so zu zwei. Ne? Ja, da ging es dann durch die Hauptstraße von Belgrad im Gleichschrittmarsch und die Lieder gesungen wie ein Heller und ein Batzen und lauter solche Lieder, die wir da gelernt haben. Wenn ich das jemandem nicht mehr erzähle, sagen sie, also nicht Angst gehabt. Ja gut, die Leute haben das überhaupt nicht so registriert. Die haben vielleicht mal geguckt, da, die singen da, ja. Mhm. Aber ich kam da gut hin und dann auch wieder zurück, was wir dort gemacht haben. Das war für mich etwas lächerlich, so Kinderspiele. Das, aber die Absicht der nationalsozialistischen Regierung war ja nicht lächerlich. Es war eben eine paramilitärische die Organisation. Wir haben keine Waffen gehabt und gar nichts, sondern eben, was wir gemacht haben, ja, Geländespiele. Das war also, das ist wie wenn es bei den Kindern ist, es ja so, dass sie dann Gendarm, Räuber und Gendarm spielen. Und so haben wir das gemacht, nur nicht als Räuber und Gendarm, sondern zwei Gruppen bei den Geländespielen. Die hatten dann alle eine Binde gehabt, die einen schwarz und die anderen weiß. Und da musste man, die eine hat man dann gelost, also die eine Gruppe musste dann irgendeinen Schatz irgendwo verstecken. Das war dann eine Stunde, musste man da warten, bis die dann gepfiffen haben und dann musste man das suchen. Und dann war natürlich die Strategie, wie, wenn wir suchen oder erahnen, wo es sein könnte, wie wir den Verteidiger jetzt da umgehen. Und die anderen haben ja geguckt, jetzt kommen die, jetzt müssen wir aufpassen. Und dann gab es natürlich, wenn es da Zusammenstoß war, auch eine Rauferei in dem Sinne, dass man sie also auf dem Boden, auf dem Boden, wenn man den auf dem Rücken liegen hatten, da war das fertig. Nicht? Ja. Also war der sowieso wie wir ein Tod. Das waren dann die Spiele. Ich habe die auch nicht gerne gemacht, weil die das irgendwie über Stock und Stein im Gelände, wo du dich überhaupt nicht gekannt hast. Das war in Belgrad im dem sogenannten Topčider. Das ist also ein Waldstück, auch letztlich ein Park. Anfänglich ist ein Park Ein Teil, aber weiter hinten ist es dann schon urig, nicht? Das sind also nur ein paar Wege und so weit. Der war sehr weit, also mindestens ein Areal von paar Hektar. Also Was damals du hat aber es nicht mal recht. natürlich sagst, es war noch kindgerecht. Kindgerecht, nicht? Aber du hast natürlich die nächste Stufe der Hitlerjugend dann gar nicht gemacht. Wo deine Brüder Nein, waren nein, ja nein, schon nein. in der Ja, die Hitlerjugend, wo es dann war, ja. Ja, militärischer genau, wurde. wo es da schon militärisch war. Also Eben. ich weiß auch, dass bei uns praktisch, weil Sport immer gut gepflegt wurde. Also Ja, man hat und immer still wird. Wochenende war man dann am Sportplatz. Und da hat man dann, also was man gemacht hat, Kleinkalibergewehr, also Luftgewehre, mit denen haben wir geschossen. Also um festzustellen, da war man dann ein Schießabzeichen bekommen hat, wenn man gut getroffen hat, nicht? Dann hatte man, was war da noch, auch so, ja, sportlich überhaupt, also alle Leichtathletik-Sachen, alle Disziplinen, Leichtathletik-Disziplinen, wie Weitspringen, Hochspringen und die leichteren, kein Stabhochsprung oder man hatte da mal 100 Meter oder 60 Meter, glaube ich, als Jugendliche da gerannt, hat also die längste Distanz war, glaube ich, 3 Kilometer. Also was weiß ich, wie oft um den Sportplatz rum. Das habe ich auch manchmal mitgemacht. Aber gewonnen habe ich nie, was Kann ich Weitsprung da dazu nicht. noch zwei Fragen stellen? Ja. Wer waren die Leiter in die von diesen Pimpfen? Waren das Jungs, die schon älter waren in Ja, der genau. Ja, Hitlerjugend? das waren dann schon die Kleinen. Oder die gerade, sagen wir, die 13-Jährigen, die gerade mal kurz davor standen, in die Hitlerjugend zu kommen. Die hatten ja auch keine andere Ausbildung. Von Ausbildung kann man da nicht sagen. Die haben Aber vielleicht. immerhin, es ist eine paramilitärische Absicht dahinter vom Regime gewesen, weil wenn du mit den kleineren Kindern so anfängst, geht das quasi nahtlos dann weiter, Ja, wer das alles es absolviert. ist aber so, dass ja in Belgrad gab es ja noch die serbische Jugend. Ja. Die heißen Falken. Falken, aber auf Serbisch hießen die Sokoli. Ja, Sokoli, kenne Sokoli, ich aus nicht? Ja, Tschechien. genau, das war auch eine, die hatten rote Schleifen am Hals. Die war hauptsächlich auch eine sportliche Gruppe, also Gymnastik haben die gemacht und das haben wir ja auch gemacht gehabt, wenn wir da in Massen, also wenn man da, was weiß ich, mit ein Fähnlein waren, drei Züge. Züge, das war also praktisch 100 Kinder. Ja, viel, ja. Nicht? Und dann in Belgrad waren wahrscheinlich 3 Fähnlein. Aha. Nicht, wenn man dann zusammenkam beim großen Fest oder sagen wir mal gerade so vom Hitler, diese Geburtstag oder sowas wurde ja auch groß gefeiert, dann war da schon viel los, aber alles nur mehr oder weniger sportliche Ereignisse, Ist, nicht? ja. Und wo Aber waren es die ging ja nicht. Mädchen? Die waren im Bund Genauso Deutscher auch, dort weniger, ja, Mädels. Jungmädchen und dann waren es die Mädchen, also auch in der Kategorie wie bei den Jungs, also bei 14 war die Bunddeutscher Wechsel, Mädchen, nicht? Mädels, Ja, ja. genau. Da wurde auch, also es wurde auch viel gesungen, wurden Lieder gelernt und das und jenes. Also das Einzige, was wir gelernt haben, was mit Hitler zusammenhängt, sein Lebenslauf. Nicht? Und der war natürlich verschönt, geschönt vielmehr, nicht? Und das hat man dann gelernt, aber ob man sich das behalten hat, weiß ich nicht. Hatte ich mal einen Zettel gekriegt, da war dann drauf gestanden, wann er geboren ist, nicht? Und was für sich, wo er geboren ist, nicht? Und seine Vorgeschichte und so weiter in ein paar Sätzen, das war vielleicht ein halbes DIN A4-Blatt. Das Das hatte ich musstet denn, ihr aber auswendig das lernen, hat, ja oder? genau, das hat man mehr oder weniger auswendig so verstanden, dann nur sowieso nicht, nicht? Und ich als 13, also 12-Jähriger, musste das in den. Also, wenn ich mir denke, ein 12-Jähriger hier, also jetzt, das kann man dem nicht anvertrauen. Da musste ich also mit 30 Kindern einen Abend 2 Stunden lang gestalten. Ne? Man hat es natürlich auch viel mit Völkerballspielen. Völkerballspielen war ja so 2 Felder und da hast du dann einen Ball gehabt Ja, und da hat man dann also zurückgeschlagen mit das dem. habe ich gerne Ja, gemacht, das kennst du ja, das ist, Völkerball. der war ja auch populär, nicht, in der Jugendzeit. Nicht? Und dann hat man, ja, geturnt hat man ja, bei Turnen, ist es ja so, du brauchst Geräte und die hatte man auch gar nicht so gehabt, so frei, dass man gerade da überall einen Reck und einen Barren oder sowas hatte. Das habe ich erst später mitgekriegt. Aber würdest du sagen, dass deine Sportlichkeit doch dort ihren Ursprung hatte, wie wenn eben jetzt sagen wir, dass Zivile wären ja eine Art die Pfadfinder, dass Zivile Organisationen, die viele Spiele und Sport mit den Kindern machen, ja, wo Naja, man nein, eintreten kann? ich würde sagen, das war so, man hat ja sonst keine, außer mit den Schulkameraden, aber die waren so zerstreut, wenn, da hast du ja Mühe gehabt, wenn du da, sagen wir, irgendwie drei zusammenbringst, nicht? Die ja auch irgendwo an andere Gruppen gebildet war, was also weder Hitler oder sonst was, also meine so Kameradschaften aus der Klasse, nicht? Aber dass man da sowas organisiert, nicht? Und mehr oder weniger, Jedes Wochenende. ja, jedes wurde, war also sozusagen, ich würde sagen, da war man weg von der Straße, Ja. nicht? Weg von Und der weg von Straße, den Eltern, dass weg man von den beschäftigt Eltern, dass man ist. auch mal ein paar Stunden, sagen wir mal, Frei. woanders, aber ich war dann beschäftigt. Ja. Und zwar jetzt nicht unbedingt mit Rumschießen, meine. Es war dann so, es gab dann so ein Sportabzeichen und im Sportabzeichen war dann praktisch Luftgewehrschießen, Laufen, also längere Strecke, also Ja, ja. 3 Kilometer, 3000 Meter und dann war noch Entfernung schätzen, weiß ich nicht mehr, ich glaube es waren fünf Disziplinen und da weiß ich, dass ich beim Luftgewehrschießen habe ich, nein, da war die Möglichkeit Kleinkaliber Luftdruckgewehr. Das war noch dazu. Und da hatte ich bei dem Kleinkalibergewehr die Scheibe gar nicht getroffen. Aber dann für beim Luftgewehr hatte ich dann schon gute Noten gehabt, nicht? Also gute Treffer. Ich weiß nur, dass ich das überhaupt nicht verstanden, wieso habe ich da was anderes und gar nicht über Kimme und Korn geguckt. Also, Aber das ist siehst, gar dein nicht auf Gewehr die. war doch auch schon dabei, Ja, ne? Gewehr war gut, das hat man ja als Kind ja sowieso auch immer, was du als Junge dann gerne haben willst, ist ein Gewehr, aber nicht jetzt, ja, so. Also, ich hab ja gar nicht gewagt, sowas zu fordern. Meine Eltern hätten ja nicht, gar nicht so für das was ausgegeben, nicht? Das Okay, ist ja, sind wir das damit mal noch waren mit sie immer Sport, eigentlich mit dem, Pimpfe, Marsch durch Belgrad ja, war es eigentlich zu erledigt, Ende? ja. Gut, danke.